Politische Partei. Podcast. Ja, hallo, willkommen bei unserem Podcast. Ich bin Diana und das ist Thanasis. Hallo. Und wir probieren heute ein neues Podcast-Format für uns aus. Wir wollen nämlich auf einen anderen Podcast antworten, auf Wohlstand für alle. Genauer gesagt die Episode 267, warum Lenins Imperialismus-Theorie falsch ist. Wir haben uns die letzten 2 Jahre mit Lenins Imperialismus-Theorie beschäftigt. Ja, jetzt kommt Wohlstand für alle mit einem Podcast daher, wo sie Lenins Position komplett entstellen. Das können wir nicht unbeantwortet lassen, denn wir sehen, Marxismus findet gerade bei jungen Leuten mehr Anklang. Aber gerade diese Theorien, die sich für vermeintlich marxistisch halten, ziehen natürlich die jungen Leute weg vom revolutionären Weg und weg von der richtigen Theorie. Wir wollen hingegen Lenins Analyse verteidigen, denn sie ist entscheidend, um die Welt heute begreifen zu können. Sie ist untrennbar verbunden mit dem Sozialismus. Also wenn wir wirklich den Kapitalismus überwinden wollen, dann brauchen wir auf jeden Fall die Lenins Imperialismusanalyse, um die Welt, wie sie heute ist, zu verstehen, aber auch, wie diese Welt die Vorbedingungen für den Sozialismus schafft. Wir können Kriege nicht richtig einordnen, wir können nicht verstehen, wie China aufgestiegen ist, wir können den Ukraine-Krieg nicht verstehen, die verschärfte Konkurrenz nicht verstehen. Ja, das alles können wir sonst nicht richtig einordnen, aber genau das brauchen wir, um eine Strategie daraus abzuleiten, wie wir das alles überwinden können. Genau, wir werden über verschiedene Themen sprechen, die im Podcast auch einfach falsch dargestellt werden. Sowohl das Verhältnis der Monopole im Imperialismus, als auch der Teil zum Finanzkapitalismus. Wir gehen auf den Moralismusvorwurf gegen Lenin ein. Ja, ein zentraler Teil und damit auch zusammenhängt, wie sie sich die Kriege erklären, ist das Staatsverständnis. Ja, darauf gehen wir auch theoretisch ein, aber auch historisch. Und natürlich stellen wir dann auch die politischen Konsequenzen dar, die so ein unmarxistisches Weltbild wie das von Wohlstand für alle mit sich bringt. Bevor wir zu den Monopolen kommen, möchte ich unsere Position kurz darstellen, um die Hörerinnen und Hörer kurz abzuholen, von welchem Standpunkt aus wir das alles kritisieren. Wir gehen davon aus, dass die Gesellschaft sich nach Bewegungsgesetzen entwickelt. Diese findet auf Basis der Produktivkraftentwicklung statt, also auf Basis einer ökonomischen Entwicklung. Und das heißt für uns, dass auch im Imperialismus die Ökonomie das Wesentliche ist. Also wenn wir vom Imperialismus als Begriff reden, was meinen wir denn damit? Das ist für uns erstmal eine Weiterentwicklung vom Kapitalismus der freien Konkurrenz, der eine neue Qualität einnimmt und eben zum Monopolkapitalismus wird. Also für uns ist das Wesentliche im Imperialismus das Monopol. Genau, und hören wir uns mal an, was der Schmidt zu Monopolen sagt. Eine wirkliche Begründung, wieso eine hohe Konzentration des Kapitals nun bedeuten soll, dass man es mit Imperialismus zu tun hätte, gibt es aber nicht. Genauso wenig wie für die Behauptung, der Druck der Monopole auf die übrige Bevölkerung würde 100-fach schwerer, fühlbarer, unerträglicher. Auch diese Behauptung wird nicht weiter unterlegt mit Fakten. Beziehungsweise kann man sich ja fragen, ächzen wir unter einer größeren Last, wenn es so viele große Unternehmen gibt oder nur einige wenige große Unternehmen, die alles dominieren? Ja, hören wir uns erstmal an, was der Nyman noch sagt. Einerseits sagt er, hier sind diese schrecklichen Preisabsprachen der Kartelle und die schröpfen quasi die restliche Wirtschaft, indem sie höhere Preise verlangen, als sie auf einem, in Anführungszeichen, wirklich freien Markt mit Konkurrenz nehmen könnten. Mag ja auch vorkommen. Interessant ist, dass da zum Beispiel dann nicht darüber nachgedacht wird, weil er das jetzt ja als so eine Schröpfung der ganzen Gesellschaft darstellt. Gleichzeitig ist es ja durchaus so, dass große Unternehmen mit viel Kapital, die gewisse Innovationen vorantreiben, dass sie beispielsweise auch zu starken Preissenkungen führen können. Und das ist was, was er dann sogar an manchen Stellen explizit macht, wenn er dann den Unternehmen vorwirft, sie würden ihre Konkurrenz ausschalten, indem sie zu Dumpingpreisen ihre Waren verkaufen. Also auf der einen Seite besteht dann quasi die Gaunerei darin, dass die Preisabsprachen da sind und dass die Preise hochgesetzt werden. Im nächsten Moment besteht dann die Gaunerei darin, dass die Preise sehr weit nach unten gedrückt, sogar unter den Selbstkostenpreis gedrückt werden. Und man hat total widersprüchliche Fakten, die als Beleg für ein und dasselbe herhalten sollen. Und das ist ja doch intellektuell, ich sag mal vorsichtig, schwierig. Ja, also ich finde ja irgendwie hier, dass man hier schon ein grundlegendes Problem bei ihrer Kritik sieht, nämlich, dass sie gar nicht ernst nehmen, dass Lenin ja eine Analyse machen will Und also sie denken sozusagen, er macht das alles nur, weil er so eine moralische Kritik am Kapital üben will. Ne? Das ist natürlich komplett vorbei an seinem Punkt. Sie unterstellen ihm einen Moralismus und den belegen sie dann dadurch, dass sie Lenins Ausführungen als moralische Kritik lesen, was sie ja gar nicht, sie sind ja gar nicht so gemeint. Ne? Also er meint ja gar nicht, die verhalten sich irgendwie unanständig, sondern er will eine Entwicklung des Kapitalismus, eine Entwicklungstendenz darstellen. Aber vielleicht erstmal zu diesem Punkt mit den Preisen, weil das fand ich dann irgendwie doch bezeichnend, wie sie damit umgehen. Und sie so tun, als wäre Lenin derjenige, der da intellektuell unehrlich ist. Das werden wir jetzt mal sehen, wer da wirklich unehrlich oder vielleicht intellektuell schwierig vorgeht. Natürlich ist es doch logisch, überhaupt kein Widerspruch, dass die Monopole sowohl hohe als auch niedrige Preise je nach Kontext einsetzen, um ihre Profitstrategien zu verfolgen. Ja, also natürlich kann ein Monopol, das eine riesige Profitspanne hat, das riesige Eigenkapitalreserven hat, über einen längeren Zeitraum auch niedrigere Preise akzeptieren, sogar unter den Produktionskosten verkaufen, natürlich nur für einen bestimmten Zeitraum, bevor das dann zu teuer wird. Das kann ein Monopol machen, das kann natürlich ein kleines Unternehmen nicht machen. Und warum sollte das Monopol das machen? Weil man mit den niedrigen Preisen natürlich die Konkurrenz, also sich erhofft, die Konkurrenz vom Markt zu fegen. Und wenn man dann die Konkurrenz mal vom Markt gefegt hat, kann man natürlich die Preise wieder enorm erhöhen, weil dann hat man natürlich die absolute Macht erreicht in dieser Branche. Also das ist absolut möglich und das ist keinerlei logischer Widerspruch, so wie Niemann und Schmidt das so darstellen. Also eigentlich muss man sagen, sie wenden hier gerade eigentlich so eine Art rhetorischen Trick an. Ja, also sie vertrauen darauf, dass ihren Zuhörern das nicht auffällt, dass hier gar kein Widerspruch vorhanden ist und dass nur ein Scheinwiderspruch ist, dass die Monopole eben mal niedrige und mal hohe Preise anwenden. Also so, wenn man nicht drüber nachdenkt, dann scheint das ja vielleicht so, als wäre das ein Widerspruch. Aber das ist eben natürlich absolut möglich. Und dann ist natürlich besonders spannend, dass sie gerade an der Stelle Lenin dann intellektuelle Unehrlichkeit vorwerfen, weil das ist ja genau das, was sie selber machen an der Stelle und nicht Lenin. Ja, und das ist ja auch eine ganz normale Erscheinung, was da passiert. Also wenn wir uns so Amazon Basics anschauen, die verkaufen ja auch ihre Produkte so super günstig und verdrängen dadurch auch einfach andere Produkte, die es bei Amazon gibt. Oder so bei Uber, die haben auch gestartet mit ganz billigen Fahrten. Mittlerweile sind sie auch teurer geworden. Also es ist ja wirklich kein Widerspruch, sondern einfach eine Strategie, die mal gefahren wird und dann wieder geändert wird. Ja, und es geht ja auch gar nicht darum, dass das eine besondere Gaunerei ist, wie Sie sagen, ne? Sondern das sind eben Strategien, die das Kapital anwendet. Und das kann sie anwenden, weil es diese Machtposition hat auf dem Markt. Ne? Ja, gehen wir weiter zum Umschlag von Quantität zu Qualität, weil das ja auch ein Punkt ist, den Wohlstand für alle nicht versteht und denkt, Lenin meint, der Imperialismus wäre was gänzlich Neues im Vergleich zum Kapitalismus. Für Marx beispielsweise war das jetzt ja nichts Neues, was er da beschreibt, dass es diese Monopoltendenz gibt. Also schon im ersten Band des Kapitals gibt es ja bei Marx dieses Kapitel über Konzentration und Zentralisation des Kapitals, was man jetzt einfach so vulgär einfach mal Monopolisierung des Marktes nennen kann und dass sich viel Kapital in den Händen weniger konzentriert. Bei Marx wird es auf das Bonmot gebracht, hier ein Kapitalist schlägt viele tot. Es passiert immer wieder, dass es große Anhäufungen von Kapital in den Händen weniger gibt. Und Lenin ist sich nun aber sicher, dass das was total Neues sei, obwohl natürlich auch all diese Strategien, die wir eben benannt haben, auch schon zu Marxens Zeiten da waren. Und Lenin ist so sicher, dass das was ganz Neues ist, dass er behauptet, es gibt ein Umschlagen der Quantität in Qualität. Also, dass quasi die Macht, die sich in den Händen weniger Konzerne konzentriert, so immens ist, ja quantitativ so immens ist, dass das ganze gesellschaftliche System eine neue Qualität hätte und dass man nicht mehr nur von Kapitalismus, sondern von Imperialismus sprechen müssen. Ja, also erstmal ist es natürlich erfreulich, dass Wolfgang Schmidt und Ole Niemann anscheinend, Marx ein bisschen zumindest gelesen haben, aber ich denke grundsätzlich müssten die beiden sich dann doch mal entscheiden zwischen der ersten Option, Marx hat den Kapitalismus richtig analysiert und Lenin hat es dann aber total falsch weitergeführt oder Lenins Analyse ist totaler Quatsch. Oder zweitens, Lenin hat überhaupt nichts Neues geschrieben, denn es steht alles schon bei Marx. Ne? Das widerspricht sich doch ein bisschen. Wenn man der Meinung ist, dass das von Lenin alles falsch ist, dann kann das nicht alles schon bei Marx stehen. Oder bei Marx wäre es auch schon alles falsch gewesen, aber das scheinen sie ja irgendwie gar nicht so zu sehen. Natürlich ist das in Wirklichkeit nämlich gar nicht möglich, dass man Lenins Analyse so grundlegend ablehnt, wie sie das tun, ohne die von Marx dann auch genauso grundlegend abzulehnen. Denn wo sie schon recht haben, ist, dass das, was Lenin schreibt, gar nicht so weit über Marx und Engels hinausgeht. Ja, also das würde ich schon auch sagen. Weil was Lenin ja tut, ist, dass er eigentlich nur mit jeder Menge Daten und Fakten das Resultat von Entwicklungen analysiert, die Marx tatsächlich schon im Kapital festgestellt und analysiert hat. Also dass es eine Tendenz zur Konzentration und zur, also zwei Tendenzen gibt, ne, die der Konzentration und der Zentralisation des Kapitals, dass das Kreditwesen sich enorm entfaltet, dass es diese Tendenz gibt, dass sich das Kapitaleigentum und die Kapitalfunktion voneinander trennen. Also das wird ja gleich noch ein eigener Punkt sein, also keine Sorge, wenn ihr das noch nicht verstanden habt, was damit gemeint ist. Und dass es eine historische Verfallstendenz des Kapitalismus auch gibt, also eine Tendenz zur Degeneration. Das sind alles Punkte, die Marx ja schon schreibt und die ihm sehr wichtig sind. Und das sind ja eben auch die wesentlichen Punkte auch für Lenin. Und was dann Lenin noch weiter ausführt, ist ja, das sind eigentlich nur die folgenden Punkte. Also einmal, dass das Kapital sich eben sehr stark auch internationalisiert durch den Kapitalexport, dass das die Entstehung von Rivalitäten zwischen Kapitalgruppen, auch zwischen den Staaten befördert, dass es zu gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen den Ländern kommt oder diese Abhängigkeiten also an Bedeutung gewinnen. Das sind so die Punkte, die bei Lenin wichtig sind. Und das sind natürlich interessanterweise Punkte, die jetzt in dem Podcast von Wohlstand für alle gar nicht erwähnt werden, obwohl man da sagen könnte, das ist das, was wo Lenin am ehesten über Marx und Engels hinausgeht und wo er sie weiterentwickelt. Und natürlich, was für Lenin auch sehr zentral ist, ist, dass diese Entwicklungstendenzen dann eben für ein neues, also zu einem neuen Stadium des Kapitalismus geführt haben. Und das ist ja auch ein Punkt, wo jetzt Limon und Schmidt überhaupt nichts mit anfangen können. Ja, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen drüber reden dann eigentlich, ne, was eigentlich die wesentlichen Punkte bei Lenin jetzt sind. Also ich habe es ja jetzt nur so grob zusammengefasst. Und wenn wir jetzt den Podcast von Wohlstand für alle hören, dann wird er da eigentlich geleugnet, dass die bestimmende Rolle der Monopole, des Monopolkapitals in der Wirtschaft, dass das überhaupt einen entscheidenden Unterschied machen würde. Ja? Also eigentlich sagen sie, irgendwie Marktmacht oder sowas, das gab es auch schon immer, hat ja Marx irgendwie auch schon gesagt. Und also was ist jetzt überhaupt, warum ist das überhaupt so relevant, darüber zu reden? Warum das so relevant ist, für Lenin, ist, dass er ja eigentlich sagt, es ergeben sich neue Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus daraus. Gesetzmäßigkeiten, die eben nicht gelten, wenn man eine relativ freie Konkurrenz hat, wie zu Zeiten von Marx noch, ne? Also ich sag mal so Mitte des 19. Jahrhunderts war das ja schon noch so, dass in den allermeisten Branchen gab es eben eine Vielzahl von Unternehmen, die da miteinander konkurriert haben. Und das ist dann eben doch was anderes, als wenn man in jeder Branche nur so ein paar Riesen hat, die sich den Markt unter sich aufteilen. Ja, also das ist für Lenin also sozusagen gar nichts Neues, dass er sagt, es gibt diese Tendenz zur Monopolisierung. Und das ist ja auch irgendwie logisch, ne? Weil wenn er sagt, da sind jetzt Monopole entstanden, dann muss es ja vorher diese Tendenz gegeben haben, ja, weil diese fallen ja nicht vom Himmel, sondern die müssen ja irgendwie entstanden sein. Also da muss die Tendenz schon vorher da gewesen sein. Und natürlich hat Lenin das Kapital sehr gründlich gelesen von Marx, wo Marx diese Tendenz zur Monopolbildung ja auch schon ausgeführt hat, ja, wieso es dazu kommt. Weil, also warum die Konkurrenz immer dazu führt, sich aufzuheben letzten Endes und dazu führt, dass aus kleinen oder relativ kleinen Produktionseinheiten und Unternehmen, die gegeneinander konkurrieren, sich letzten Endes ein paar herauskristallisieren, die dann den Markt dominieren. Also, dass da Lenin irgendwie sagen würde, das wäre jetzt was Neues oder eine neue Tendenz, das ist natürlich total absurd. Das macht er überhaupt nicht, sondern er stützt sich ja immer wieder auf Marx oder zitiert ihn dann auch, um zu zeigen, dass Marx das alles auch schon gesehen hat. Was jetzt aber das Neue ist, ist, dass es einen Umschlag, das hattest du ja auch schon gesagt, Jana, ne? Also einen Umschlag dieser Tendenzen in eine neue Qualität gibt. Ja, und was ist jetzt, also warum ist jetzt, ist das eine neue Qualität? Warum spricht Lenin da von einem neuen Stadium? Ne? Das ist jetzt, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil da hängen sie sich ja irgendwie ziemlich dran auf. Ja, also es macht einen qualitativen Unterschied natürlich, ob eine Branche von hunderten konkurrierenden Unternehmen bevölkert wird oder von einer kleinen Handvoll Monopole, denn dann hört zwar die Konkurrenz nicht auf, also das hat ja der Niemann auch verstanden, ne, weil er sagt ja dann auch, die großen Monopole konkurrieren ja auch immer noch miteinander. Das stimmt natürlich auch, aber sie verändert ihre Form. Da gibt es ja auch viele Untersuchungen zu, die zeigen, dass die Konkurrenz eben nicht mehr in erster Linie über Preissenkungen stattfindet. Was, wenn man natürlich eine starke Konkurrenz hat, dann ist das klar, dass alle Kapitalisten versuchen, möglichst billig zu produzieren. Wenn man die Konkurrenz zwischen wenigen Monopolen hat, oder wie jetzt, also die bürgerliche Theorie würde das dann ja Oligopole nennen, solange es noch mehrere gibt, dann gibt es zwar weiterhin, kommt das natürlich vor, dass man versucht, den Rivalen irgendwie zu unterbieten bei den Preisen. Es ist aber nicht mehr die vorherrschende Form, diese Konkurrenz auszutragen, sondern es werden vor allem andere Methoden der Konkurrenz auch angewandt. Also einmal ist es natürlich so, dass es enorme Eintrittsbarrieren gibt. Also man kann nicht einfach sich überlegen, ich fange jetzt auch mal an, irgendwie Flugzeuge zu bauen oder, keine Ahnung, oder ein Internetkonzern zu gründen oder sowas. Das ist nicht so einfach, weil da natürlich schon enorm viel Kapital drinsteckt, was, und man muss genauso viel Kapital dann aufbringen, um da einsteigen zu können. Also das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, der diese Konkurrenz dann erschwert für kleinere Konkurrenten. Naja, und Werbung und Marketing und sowas spielen natürlich eine viel größere Rolle. Also da wird sehr viel Geld reingesteckt, dem Gegner, dem Rivalen irgendwie Marktanteile abzuwerben, indem man seine Produkte anpreist und dann von mehr Leuten gekauft wird. Die Monopole haben einen größeren Spielraum, weil sie Monopole sind, ihre Preise nicht mehr so stark senken zu müssen im Kampf gegen die Konkurrenz. Und das erhöht natürlich dann ihre Profite, ne? Das ist klar, weil wenn man höhere Verkaufspreise erzielen kann durch die Macht auf dem Markt, die man erreicht hat, dann hat man natürlich einen höheren Profit. Das ist sozusagen der Sinn der ganzen Sache, weil letzten Endes geht es natürlich allen Kapitalisten darum, ihre Profite zu erhöhen. Dadurch, dass die Monopole das können und dann diese hohen Profite haben, häufen sie natürlich auch enorm viel Profit an. Und das Problem dabei ist, das findet dann immer schwieriger Anlage. Ja, also man kann das immer schwieriger neu investieren, weil natürlich die meisten Branchen sind schon monopolisiert. Und also die sind schon besetzt sozusagen von anderen Rivalen und man kommt da auch nicht so einfach rein, das hatte ich ja auch schon gesagt. Ja, und im eigenen Unternehmen nochmal zu investieren, lohnt sich eventuell gar nicht, weil man das ja schon monopolisiert hat und da muss man jetzt gar nicht sich so anstrengen, da besonders produktiv zu sein, weil es kaum Konkurrenz gibt. Ja, also das ist so eine Tendenz, die der Monopolkapitalismus hat, so eine Stagnation hervorzubringen. Also Stagnation in dem Sinne, dass eben wenig investiert wird, wenig in produktive Anlagen zumindest investiert wird. Also irgendwohin fließt das Kapital dann natürlich schon, aber eben nicht in die Verbesserung von Maschinerie, in neue Produktionstechnologien und so weiter. Ja, und das ist ja schon was wir einfach seit Jahrzehnten beobachten können. Also eine ständige und auch massive Tendenz zur Überakkumulation von Kapital. Und dieses Kapital, also Überakkumulation heißt, es gibt also sehr viel Kapital, das investiert werden will, sozusagen. Also natürlich will das Kapital, das Geld hat natürlich keinen eigenen Willen, ne? Aber das Kapital muss ja investiert werden, damit es wieder Profit abwirft. Ja, und eine Möglichkeit, diese Überakkumulation abzuhelfen, ist natürlich, das Kapital dann zu exportieren. Und das sind natürlich zuallererst die Monopole, die das machen. Ja, also das ist nicht irgendeine kleine Bäckereikette aus Köln, sondern das sind die großen Monopole, die das machen, die auch die Möglichkeit haben, also ausländische Märkte zu erschließen. Oder eben eine andere Möglichkeit, von der das Kapital sehr viel Gebrauch gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, ist, das in andere unproduktive Anlagemöglichkeiten zu stecken, insbesondere auch im Finanzsektor. Okay, das war jetzt eine ganze Menge. Ich will nur noch mal darauf verweisen, es gibt eine riesige Menge an marxistischer Forschung zu diesem Thema. Es gibt ganze Zweige, es gibt verschiedene Schulen der marxistischen politischen Ökonomie, die das untersucht haben. Beispielsweise ein sehr berühmtes Buch, das heißt Monopolkapital von zwei amerikanischen Ökonomen, Paul Sweezy und Paul Baran. Das ist ein Buch, was einige methodische und theoretische Fehler hat, meines Erachtens. Im Gegensatz übrigens zu Lenin, der diese Fehler nicht macht. Aber die empirische Forschung darin ist doch, glaube ich, sehr interessant, um zu verstehen, wie dieser Monopolkapitalismus funktioniert. Dann gibt es ja diese Zeitschrift auch, Monthly Review, die an diesem Werk anschließt sozusagen und bis heute da immer wieder Analysen zum Monopolkapital, dazu, wie das bestimmte Märkte dann dominiert, oder fast alle relevanten Märkte eben dominiert, also die das sehr genau untersucht haben. Das könnte man sich ja mal ansehen, wenn man sich für das Thema interessiert. Und natürlich gibt es auch die gesamte Wirtschaftswissenschaft der sozialistischen Länder. Also ich meine, wir sind hier in Deutschland, dann gibt es, also wir haben das Glück, auch eine breite deutschsprachige Forschung aus der DDR zu haben, die man sich zu dieser Frage ansehen kann. Leider ignorieren die beiden Herren von Wohlstand für alle das alles sehr konsequent und tun so, als wäre das irgendwie alles nur so eine bekloppte Idee vom Lenin gewesen, mit der man gar nichts anfangen kann. Aber in Wirklichkeit ist es eben so, dass die marxistische Wirtschaftsanalyse seitdem ja darauf aufbaut. Und es ist ja irgendwie komisch, dass man anscheinend den Kapitalismus damit doch ganz gut analysieren kann, wenn Generationen von marxistischen Ökonomen das getan haben. Genau, ja, und eine andere Entwicklung, und die sie falsch verstehen und nicht erkennen wollen, ist die des Finanzkapitals, die auch einfach eine neue Qualität darstellt als zu Marx-Zeiten, die dann Lenin erkannt hat. Ja, hören wir uns auch erstmal an, was Niemann dazu zu sagen hat. Und das wird dann immer weiter fabuliert bis hin zu so einer Allmachtsfantasie, dass also das Finanzkapital eigentlich alles in der Hand hätte, die eigentlich auch quasi das Eigentum an den Produktionsmitteln selbst hätte, obwohl das ja einfach de facto nicht der Fall ist. Also das Eigentum liegt ja immer noch bei diesen Unternehmen. Klar, wenn die jetzt einen Kredit aufnehmen und dann geht das Unternehmen pleite, dann kommt das natürlich dazu, dass vielleicht bestimmte Eigentumstitel an die Bank gehen. Aber grundsätzlich kann man ja nicht davon sprechen, dass der Finanzsektor jetzt die Kontrolle über die ganze Wirtschaft hätte und das irgendwie bewusst planen würde. Und das, was du eben vorgelesen hast, ist ja auch ein total schlechter Beweis für die Allmacht des Finanzkapitals. Da wird dann vorgetragen, ja, es gibt hier große Unternehmen und die wollen milliardenschwere Kredite. Und dann müssen die, was für eine Schweinerei, sogar einen Einblick gewähren in ihre Geschäftslage. Und auch da stellt sich sofort die Frage, wann soll das denn anders gewesen sein? Also Lenin behauptet ja, man hätte es mit einem ganz anderen Stadium des Kapitalismus zu tun. Aber wann soll das anders gewesen sein? Also zu Marxens Zeiten sicherlich nicht. Wenn da jemand eine Fabrik, eine Raffinerie oder egal was für eine Großunternehmung aufbauen wollte, dann war er genauso auf Kredit angewiesen und hat ihn nicht einfach so bekommen, sondern nur, wenn er den Bankiers dann auch erklären konnte, wieso er die Gewinnchancen für realistisch hielt. Und ich glaube, es ist gar nicht sehr spekulativ zu sagen, wahrscheinlich war die Kapitalakquise zu Marxen Zeiten sogar schwieriger. Denn, das haben wir mal in der Folge erklärt, in Folge 186 über die Finanziers, es gab gerade zu dieser Zeit, wo Marx den ersten Band des Kapitals schreibt, gab es bestimmte Änderungen in den nationalen Gesetzeslagen. Und zwar wurden Aktienbanken zugelassen, die haftungsbeschränkt waren. Und erst mit dieser gesetzlichen Neuerung war es ja so, dass die Anteilseigner von Banken, also die Aktionäre, nicht mehr mit ihrem privaten Vermögen hafteten für Schulden der Banken. Das heißt also, die mussten vor dieser Gesetzesnovellierung noch viel genauer darauf gucken, was für Kredite vergeben werden, als danach, weil es dann eine Haftungsbeschränkung gab. Ja, auch wieder interessant, wie sie da hier rangehen. Ne? Also die versuchen hier dann sozusagen krampfhaft diesen Punkt, den Lenin da machen will, ins Lächerliche zu ziehen, indem sie sich das Verhältnis von Banken und Industrie unter rein technischen Gesichtspunkten eigentlich ansehen und das auch darauf reduzieren. Also die tun dann so, als würde es jetzt nur darum gehen, welche gesetzlichen Möglichkeiten gibt es, irgendwie einen Kredit aufzunehmen. Ja, und dann braucht eben der eine einen Kredit, weil er irgendwas damit machen will, irgendwas investieren will. Der andere, also die Bank, gewährt es dann und dann gibt es irgendwie einen fairen Deal. Beide haben was davon, beide Seiten profitieren und fertig. So ist irgendwie die Vorstellung. Also das ist so, wie wenn man über dieses Thema in einem bürgerlichen Wirtschaftslehrbuch lesen würde. Und so stellen sich ja die Liberalen überhaupt die kapitalistische Ökonomie vor. Ja, also das ist irgendwie ein Zusammenspiel von gleichgestellten Individuen, und die handeln miteinander, machen irgendwelche Verträge miteinander und Macht spielt da eigentlich überhaupt keine Rolle. Jetzt gibt es aber natürlich in Wirklichkeit sehr wohl Machtverhältnisse auch unter den Kapitalisten und ihren verschiedenen Gruppierungen und Fraktionen. Also es gibt nicht nur die Macht des Kapitals über die Arbeiterklasse, sondern es gibt auch Machtunterschiede und Machtverhältnisse zwischen den Kapitalisten. Und was es auch gibt, was Lenin damit ja meint, ist eine tatsächlich gesetzmäßige, also notwendig passierende Tendenz, dass sich die Kapitalakkumulation relativ verselbstständigt von der Mehrwertproduktion. Das heißt also, Marx spricht ja allgemein davon, dass die Mehrwertproduktion so funktioniert, man hat Geld, das investiert man, das wird dann zu Kapital, in dem ein Mehrwert produziert wird. Die Waren, in denen dieser Mehrwert dann drinsteckt, verkauft man und bekommt dann wieder Geld. Aber dieses zweite Geld ist mehr als das erste. Ja? Also das Geld am Ende des Kreislaufs hat ein Plus im Verhältnis zu dem, was man reingesteckt hat. Und er stellt es eben da als mit dieser Formel G, also Geld, W, also Ware, und G', also Geld mit einem Profit. Also G, W, G' ist der Kreislauf des produktiven Kapitals, wenn man etwas investiert. Und jetzt sagt er aber, es gibt auch noch einen anderen Kreislauf des Kapitals, wo diese Investition in die Produktion gar nicht drin vorkommt, direkt, sondern nur indirekt. Und das ist, wenn man ein Guthaben bei der Bank hat, dann ist das ja ein G. Man kauft davon gar keine Waren, sondern man hat es einfach bei der Bank liegen oder auch beispielsweise in Aktien. Das muss ja gar nicht auf dem Sparbuch sein oder sowas. Also gibt es ja verschiedene Formen für. Und man kriegt dafür einen Zins oder eine Rendite, ohne dass man selber irgendwie das in die Produktion investiert hat. Natürlich hängt das indirekt auch mit der Produktion zusammen. Das wissen wir ja, ne? weil das natürlich irgendwo investiert wird, dieses Geld. Und die Bank lässt das nicht irgendwie unterm Kopfkissen liegen. Aber trotzdem ist dieser Kreislauf des Bankkapitals eben nicht GWG', sondern nur GG'. Das erscheint so auf den ersten Blick, wenn man nicht versteht, was da wirklich passiert, erscheint das so, als würde dieses Geld sich selbst vermehren. Und dieser Kreislauf des Bankkapitals, dieses GG', das wird tatsächlich gegenüber dem Kreislauf des Industriekapitals, es verläuft relativ selbstständig und es wird wichtiger, also es gewinnt an Bedeutung. Weil also ein immer größerer Teil des Kapitals nur noch in dieser Form investiert wird und diesen Finanzgewinn abwirft. Wo man sich dann fragen muss, wie kann das eigentlich sein? Das ist sozusagen dann die interessante Frage, wie das eigentlich sein kann, dass diese Profite an den Finanzmärkten so enorm sind, obwohl wirtschaftlich gar nicht, also in der Realwirtschaft, in der sogenannten Realwirtschaft gar nicht so viel passiert. Genau, das ist ein Punkt, über den man vielleicht reden sollte. Aber diese Also entscheidend ist, dass diese beiden Aspekte, also Bankenmacht und das, was auch so linksbürgerliche Ökonomen oder keynesianische Ökonomen oder so als Finanzialisierung bezeichnen, also das zunehmende Gewicht des Finanzsektors, dass das miteinander zusammenhängt. Und jetzt, also was jetzt Niemann und Schmidt machen, ist, dass sie alles reduzieren auf einen bestimmten Punkt, nämlich, dass die Banken irgendwie mächtiger werden im Verhältnis zur Industrie, indem sie irgendwie eine bessere Verhandlungsposition haben bei der Kreditvergabe oder so. Das ist auch ein Punkt, auf den Lenin eingeht, aber das ist nur ein Aspekt. Und das Entscheidende für ihn ist ja, dass es eine Tendenz zur Verschmelzung der verschiedenen Arten von Kapital gibt. Und zwar nicht so sehr Verschmelzung der Institutionen an sich. Ja, also es gibt ja immer noch jetzt Banken, die Banken sind, und Versicherungen, die eben Versicherungsdienstleistungen anbieten und so weiter. Und es gibt auch Industriekonzerne. Es gibt auch diese Verschmelzung der Institutionen, aber das ist sozusagen gar nicht das Primäre. Also natürlich gibt es Unternehmenskonglomerate, die dann ihre eigenen Finanzinstitute haben wo Banken da dazugehören. Es gibt auch Konzerne, die ihre Finanzabteilungen haben und so weiter. Aber was eigentlich das noch Wichtigere ist, ist die Verschmelzung des Eigentums, ja. Also, dass das Eigentum an den Industriemonopolen und das Eigentum an den Finanzmonopolen, also es sind ja nicht nur Banken, es sind ja auch Versicherungen und Investmentfonds und so weiter, dass das eben miteinander verschmilzt über das Aktiensystem. Also, dass das Eigentum an Industriekapital die Form des Finanzkapitals annimmt. Also man hat man gehört dann ein, also wenn man da eine Aktie kauft, dann besitzt man einen Finanztitel. Und dieser Finanztitel gibt einem dann indirekt einen Zugriff auf den Mehrwert, der da produziert wird. Genau, und also was diese Verselbstständigung angeht, vielleicht dazu noch einen Satz. Also wir sehen ja tatsächlich, das habe ich jetzt keine aktuellen Zahlen im Kopf, aber der im Finanzsektor ist der von seinem Volumen her mittlerweile ein Vielfaches dessen, was in der produktiven Ökonomie tatsächlich produziert wird. Und das erscheint natürlich etwas seltsam, wenn man davon ausgeht, dass eigentlich nur also im Finanzsektor an Profiten nur das realisiert werden kann, was tatsächlich an Wert produziert wird. Aber natürlich ist es in Wirklichkeit nicht so, sondern da werden auch Profite realisiert, die eigentlich nicht existieren. Ja? Und deswegen ist es natürlich auch ein Faktor, der immer wieder dann zu Krisen beiträgt. Das ist nicht der letzte Grund der Krisen, aber ein krisenverschärfender Faktor ist das schon, dass auf den Finanzmärkten auch sehr viel Profite über Spekulation zum Beispiel erzielt werden. Und das sind ja einfach Veränderungen der Preise, ohne dass mehr Wert tatsächlich produziert wird. Ja, also man realisiert da einen Profit mehr oder weniger aus dem Nichts. Und am Ende, wenn sozusagen alle Finanzkapitalisten jetzt ihr ganzes Geld auf einmal ausgeben wollen würden und sich davon Dinge kaufen wollen würden, dann würde das natürlich nicht funktionieren, weil also wenn man sieht, der Wert der gesamten Waren, die da produziert wurden, ist viel weniger als diese enormen Geldsummen, die man da im Finanzsektor realisiert hat. Also man hat da eine relative Verselbstständigung und das ist eigentlich tatsächlich schon das, was Lenin damals tatsächlich schon angedeutet hat mit dem Finanzkapital, würde ich sagen, auch wenn das damals noch bei weitem nicht in diesem Maße so zu beobachten war. Ja, ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt. Das ist, glaube ich, schon der am schwierigsten verständliche Punkt der ganzen Theorie. Und das wäre definitiv ein Thema für eine ganz eigene Podcast-Reihe. Also was ist eigentlich Finanzkapital? Müssen wir mal sehen, ob wir das irgendwann mal schaffen. Aber was hier wichtig zu verstehen ist, ist, dass es nicht in erster Linie darum geht, dass jetzt die Industrie abhängig von den Krediten der Banken ist, weil das ist natürlich tatsächlich, war das früher auch schon so und vielleicht kann man sogar sagen, es ist heute weniger so sogar, weil die Monopole sich sehr viel auch selbst finanzieren können, durch einbehaltene Gewinne, die sie gar nicht, also das hatte ich ja eben schon gesagt, dass sie eher das Problem haben, dass sie zu viel Kapital haben, was sie nicht anlegen können und dann sind sie gar nicht angewiesen darauf, sich noch mehr Kapital von den Banken zu holen unbedingt. Also das ist gar nicht so sehr der Punkt in der Imperialismustheorie von Lenin, sondern dass es eine grundlegende Verschiebung des Schwerpunkts eigentlich gibt im Kapital hin zu einer Vorherrschaft der Akkumulation von Finanztiteln. Also dass diese Finanzakkumulation, dieses GG-Strich, eigentlich die vorherrschende Form der Kapitalakkumulation wird. Ja. Den Punkt fand ich auch komisch im Podcast, also dass da dem Bankkapital irgendwie eine größere Macht gegenüber dem anderen Kapital gewertet wird. Also das konnte ich bei Lenin auch so gar nicht rauslesen und verstehe halt so gar nicht, wo die das herhaben. Ja, also also er sagt ja schon an manchen Stellen, dass die Banken eine enorme Macht konzentrieren. Und das würde ich schon sagen, dass Lenin das auch in gewisser Weise sagt. Aber es ist eben etwas, was auf einer Entwicklung beruht, die sehr grundlegend ist, also eine gesetzmäßige Verschiebung darstellt. Ich glaube, der Punkt ist doch, dass dass die Banken und das sind ja heutzutage nicht nur Banken im engeren Sinne, sondern auch beispielsweise solche Vermögensverwalter. Ja, also es wird viel über solche Kapitalorganisatoren wie BlackRock oder Vanguard oder wie sie alle heißen geredet. Und diese neue Art von Finanzunternehmen oder wie auch immer man das nennen will, ist im Grunde, ja, es ist, also man kann sagen, es stellt in gewisser Weise eine neue Art von Bankkapital dar. Und konzentrieren natürlich eine enorme Macht, das ist schon so. Aber die Frage ist ja, warum können sie das tun, ja? Und da geht es nicht darum, dass irgendein Gesetz geändert wurde, dass man leichter an Kapital kommen kann oder schwerer an Kapital kommen kann oder sowas. So sehen jetzt Schmidt und Niemann das, ja. Sondern es geht darum, dass der Kapitalismus aufgrund seiner eigenen Entwicklung diese Vorherrschaft des Finanzkapitals eigentlich hervorgebracht hat. Gut, also ich weiß nicht, ob wir diesem Punkt ganz gerecht werden können an dieser Stelle. Ich glaube, viel tiefer können wir hier nicht reingehen, wenn wir noch über einige andere Sachen reden wollen. Genau, ja, was aber noch ziemlich dreist ist zum Punkt Finanzkapital, dass sie anfangen, dem Lenin eine rechte Anschlussfähigkeit zu unterstellen. Oh ja, eine meiner Lieblingsstellen. Ja. So oder so, aber auf jeden Fall, ich glaube, da sind wir uns sehr einig, das ist nichts Neues. Also das war damals nichts Neues, das ist heute da, das war zu Marxens Zeiten schon so. Also diese Bestrebungen, dass meinetwegen auch solche Einzelfälle mal vorkommen können, die hat es halt zu Marxens Zeiten genauso gegeben wie zu Lenins Zeiten. Und er versucht einfach etwas, was er als Tendenz behauptet, zu verabsolutieren zu einer völlig neuen historischen Epoche. Und es gibt in dem Buch Krieg und Frieden, politische Ökonomie des Weltfriedens von Karl Held und Theo Ebel, gibt es ein ganzes Kapitel, wo sie die Imperialismustheorie sezieren. Und dort bringen sie gerade dieses Verhältnis von, in Anführungszeichen, produktivem Kapital, von Industriekapital zum Finanzkapital folgendermaßen auf den Punkt. Ohne den geringsten Hinweis darauf, worum es zwischen der Bank und industriellem Kapital geht, wenn Kapital verliehen und mit Wertpapieren gehandelt wird, kommt die Suche nach dem Subjekt, das alles beherrscht und in seiner Allmacht für den Imperialismus verantwortlich ist, an Ziel. Fast kriegt man Mitleid mit den netten Herren Industriellen angesichts des Molochs Finanzkapital. Die armen Burschen müssen ihre Bücher herzeigen, wenn sie ihre Kreditwürdigkeit unter Beweis stellen wollen, und nicht ihr Geschäftsgang wird mit Hilfe des Kredits befördert, sondern ihr Schicksal wird restlos bestimmt. Nicht einmal der simple Gedanke, dass auch die Bank von der Nachfrage nach Kredit abhängig ist und diese vom Geschäftsgang der Industrie, dass in der Konkurrenz zwischen Geld und Industriekapital, also zwei Abteilungen der herrschenden Klasse, ihren ökonomischen Erfolg bewirken und um den Anteil des produzierten Gewinns streiten, kommt da auf. Der anständigen industriellen Ausbeutung von einst stehen dunkle und schmutzige Machenschaften der Banken von heute gegenüber. Statt eines ehrbaren Zinses gibt es wieder Wucher, womit die ökonomische Rolle des Kredits für die kapitalistische Produktion in seine moralische Niedertracht aufgelöst wäre. Und das ist natürlich jetzt polemisch zugespitzt, was so verkehrt ist an dieser Imperialismustheorie unter anderem. Aber es enthält natürlich auch jetzt durch dieses Vokabular durchaus den Hinweis darauf, dass es natürlich auch sehr anschlussfähig ist, einfach an rechte Kapitalismuskritik. Das ist natürlich nicht das, was Lenin will. Also Lenin will natürlich nicht ein Zurück zum in Anführungszeichen alten Kapitalismus, also er stellt sich ja so eine Art alten Kapitalismus, wo es noch so eine richtige Freiheit auf dem Markt gab, vor, und das ist jetzt vorbei. Der will ja den Kapitalismus überwinden, aber dennoch ist natürlich diese Form der Kapitalismuskritik sehr anschlussfähig, auch von rechts. Ja, also ich glaube, erstmal könnte man jetzt einiges sagen zu diesem wirklich sehr schwachsinnigen Buch von Karl Held, und ich glaube, Theo Ebel heißt er. Und überhaupt der ganzen Kritik des Gegenstandpunkts an Lenin, also das dazu habe ich ja an anderer Stelle schon mal etwas gemacht, einen Podcast, sogar zwei, den können wir vielleicht auch verlinken. Aber grundsätzlich muss man die beiden ja mal fragen, ja, also dazu sagen sie nämlich selber gar nicht so viel, wie sie das selber meinen, aber also sehen Sie das so, dass Lenin sich eigentlich diesen Konkurrenzkapitalismus nur vorgestellt hat? Also den gab es gar nicht wirklich, oder wie? Also so klingt es teilweise, ja, dass sie der Meinung sind, dass es diese wirtschaftlichen Entwicklungen, diese Entstehung des Konzerns, des Großkapitals, die ja nun wirklich in allen möglichen wirtschaftshistorischen Werken belegt ist und also sowohl bürgerlichen als auch marxistischen sehr gut untersucht ist. Also sie reden die ganze Zeit so darüber, als wäre das irgendwie so eine Fantasie von Lenin gewesen. Das finde ich irgendwie sehr seltsam, ja. Also Lenin hat das ja auch nicht, ist auch nicht als Erster auf die Idee gekommen, ne? Es gab das berühmte Buch von Rudolf Hilferding, das Finanzkapital, auf das Lenin sich ja auch stützt, also einem sozialdemokratischen Theoretiker, der jetzt kein konsequenter Marxist war. Ja, also man hat so den Eindruck, dass Niemann und Schmidt sehr gerne wollen, dass der Kapitalismus so ein unveränderlicher Kristall bleibt, also so ein etwas Statisches ist, und dass Marx den einmal analysiert hat und seitdem hat sich da nichts mehr verändert. So, das scheint irgendwie ihre Vorstellung zu sein. Das ist ja, und damit, das ist ja auch so typisch Gegenstandpunkt, ja, genau. Ne? Also, dass man immer nur alles in seiner Starre sieht und nicht in seiner Entwicklung. Also es kommt aus einer bestimmten Schule, die sich selber irgendwie als marxistisch versteht. Ich würde das sehr vehement bestreiten, dass sie das sind, aber gut, ist vielleicht nicht der wichtigste Punkt. Aber also für Marx ist es ja sehr zentral zu sagen, dass die kapitalistische Gesellschaft ein sich wandelnder Organismus ist, also dass sie sich ständig weiterentwickelt. Deswegen sind das ja auch Entwicklungsgesetze, die er analysiert. Das sind nicht irgendwie, also es sind Struktur- und Entwicklungsgesetze. Also Strukturgesetze, natürlich beschreiben sie auch einen Zustand und man kann diesen Zustand nur anhand dieser Gesetze verstehen, aber es sind Gesetze, die sich eben auch die sich vollziehen in einem Verlauf, ja, also in einem zeitlichen Verlauf. Und das scheint denen irgendwie entgangen zu sein, dass es da auch Weiterentwicklung geben kann, die man dann auch analysieren muss. Und da kann man dann nicht einfach sagen, ja, aber Marx hat ja schon geschrieben und damit ist die Sache gegessen, sondern man muss die Welt, also mit Hilfe der Instrumente, die uns die marxistische Theorie liefert, also deswegen ist sie ja so wertvoll, weil wir damit die heutige Welt sehr gut analysieren können. Aber das geht natürlich nur, wenn man das dann, also wenn man die Welt dann auch analysieren will und nicht so einen Dogmatismus betreibt. Alles, was Marx geschrieben hat, darf sich niemals ändern. Und da sind sie tatsächlich ja, also sie berufen sich ja hier auf diesen Gegenstandpunkt-Autor, was irgendwie sehr interessant ist, dass sie den irgendwie überzeugend finden, weil sie selber ja aus einer ganz anderen Richtung kommen. Können wir vielleicht am Ende nochmal drüber reden, so was da vielleicht trotzdem dann gemeinsam gibt zwischen so einer linken Sozialdemokratie, wo ich die beiden jetzt, glaube ich, einordnen würde, und so einem irgendwie ultralinken, sterilen, phrasendreschenden Gegenstandpunkt, der irgendwie gar nichts mit Reformen oder so zu tun haben will oder Kämpfen innerhalb des Kapitalismus nichts zu tun haben will. Aber gut, eigentlich wollte ich ja was zu der rechten Kapitalismuskritik sagen, weil das ist ja sehr wirklich ungeheuerlich eigentlich, was sie da machen. Also das ist ja so ein Punkt, den man öfter von Antideutschen und ähnlichen Gestalten zu hören bekommt als Vorwurf. Also dass irgendwie, sobald irgendjemand vielleicht sagt, hier die gierigen Finanzkapitalisten oder sowas, was ja jetzt wirklich keine hilfreiche Analyse ist, aber auch eben nicht antisemitisch oder sowas, ne? Aber die tun dann immer so, als wäre das dann schon, wären damit direkt dann die Juden gemeint oder so. Das ist natürlich Unsinn, aber vor allem zeigt es jetzt, dass sie das Lenin vorwerfen, zeigt natürlich, dass sie da wirklich überhaupt nicht verstanden haben, was der eigentlich sagt und was er damit erklären will. Ja? Weil also Lenins Analyse setzt ja gerade eben an den Produktionsverhältnissen an. Es setzt nicht am moralischen Verhalten einzelner Kapitalisten. Es setzt auch nicht an dem Zinswesen oder sowas, ja, was jetzt vielleicht irgendwelche Nazis machen würden, die dann sagen, hier die Gesellschaft wird der jüdischen Zinsherrschaft unterworfen oder sowas, die dann nur diese Zirkulationssphäre, nennt Marx das ja, sehen, ne? Also nur die Ebene der Zirkulation, also des Umlaufs von Werten, sondern Lenin ist natürlich ein Marxist und ihm geht's deshalb, er setzt deshalb an der Produktionssphäre an den Produktionsverhältnissen, an der Veränderung der Eigentumsverhältnisse, ja. Das ist ja im Grunde das, worum es geht beim Monopolkapital, dass sich da etwas verändert, dass ein monopolistisches Eigentum entsteht, also ein finanzkapitalistisches Eigentum entsteht, wo ich ja eben gesagt hatte, da geht es eigentlich vor allem um die Verschmelzung von Eigentum. Und wie hängt das eigentlich mit der Entwicklung der Produktivkräfte zusammen? Das ist natürlich auch sehr entscheidend, das zu verstehen, ne, dass das die Entwicklung der Produktivkräfte dieses Monopolkapital ja hervorbringt erst. Also weil die Entwicklung der großen Industrie diese Organisation des Eigentums als Monopol notwendig gemacht hat. Also notwendig natürlich nur unter kapitalistischen Bedingungen. Man könnte das auch als gesellschaftliches Eigentum organisieren und dafür kämpfen wir ja auch. Aber unter kapitalistischen Bedingungen kann man das gar nicht anders organisieren. Also man kann nicht, wenn man sich so einen kleinen Kapitalismus wünscht, von so kleinen Unternehmern, die miteinander konkurrieren, dann bedeutet das natürlich auch, man muss eigentlich die gesamte heutige Technologie in den Mülleimer werfen, weil man kann nicht irgendwie die Produktion von Hochgeschwindigkeitszügen und Atomreaktoren und, was es alles sonst so gibt an Hochtechnologie, das kann man nicht in irgendwelchen kleinen Betrieben produzieren. Das ist, glaube ich, eigentlich klar, ne? So, und diese rechte Pseudokapitalismuskritik, die setzt also, wie gesagt, ne, die setzt immer nur sehr isoliert an bestimmten Phänomenen des Kapitalismus an. Also irgendwie das Zinswesen, das gefällt denen irgendwie nicht. Sie verstehen halt nicht, warum privates Kapital auch bedeutet, dass es Banken geben muss, die Kredite vergeben und dass es Zins geben muss und so weiter. Oder sowas wie die Korruption der Eliten oder so, und dann redet man von Eliten und versteht nicht, dass dass es letzten Endes um eine herrschende Klasse geht und nicht einfach um Leute, die sich irgendwie Macht erschlichen haben oder so. Das ist ja das Problem bei der Rechten. Ich will das auch nicht Kapitalismuskritik nennen, weil das ist es ja auch gar nicht, ne? Also sie kritisieren ja gerade nicht den Kapitalismus. Aber diese Pseudo- oder Kapitalistenkritik vielleicht maximal, aber oft auch noch nicht mal das. Also diese soziale Demagogie, kann man das eher nennen vielleicht, oder dass es Teil dieser sozialen Demagogie der Rechten ist, der Faschisten ist. Und also da hat Lenin ja einfach eine völlig andere Analyse, die dem sogar vollkommen entgegengesetzt ist. Ja, also Lenin sagt ja nicht, es gibt einzelne Kapitalisten, die halten sich nicht an die Spielregeln. Wenn sie das tun würden, dann wäre alles gut. Sondern er sagt, die Spielregeln, und zwar in ihrer historischen Entwicklung, also die bleiben nämlich nicht gleich. Die Spielregeln sind selbst das Problem und deswegen müssen wir den Kapitalismus überwinden. Also das ist wirklich unglaublich albern, da irgendwie eine Gemeinsamkeit zu sehen, weil das ist genau, also weil er ja genau das Gegenteil sagt. Also um Lenin eine rechte Anschlussfähigkeit zu unterstellen, muss man einfach selbst Lenin sehr moralisch lesen. Und dazu passt auch unser nächster Punkt, nämlich zu dem Vorwurf der Fäulnis und des Parasitismus, dass das irgendwie moralisch wäre. Genau, hören wir uns erstmal an, was da kommt. Den Moralismus gibt es dann noch frei Haus von Lenin. Er widmet dann ein ganzes Kapitel dem Parasitismus und der Fäulnis, die dann in dieser Epoche Überhand nehmen, weil er sagt, das Finanzkapital ist dann so mächtig und das setzt sich einfach nur darauf. Ja, vielleicht kurz dazu. Also allein schon im Vorwort sagt Lenin ja auch, er hat das Buch in einer Zensur geschrieben, er hat so eine äsopische Sprache verwenden müssen. Also ob man jetzt von Fäulnis redet oder eben von einer Stagnation im Kapitalismus, das ist ja das Gleiche. Also ja, also genau, diese Stagnation, dazu hatte ich ja eben schon was gesagt beim Monopolkapital, warum das Stagnation hervorbringt. Ich würde sagen, diese Stagnation ist ein sehr wesentlicher Aspekt der Fäulnis, die Lenin meint. Und also sie ist sozusagen die materielle Grundlage dafür. Aber er meint damit schon noch mehr. Aber vielleicht gehen wir mal verschiedene Punkte durch, die er damit meint, aus meiner Sicht. Also einmal ist es schon so, darauf gehen ja jetzt auch die beiden in dem Podcast ein bisschen ein, dass die Innovationskraft des Kapitals oder die Motivation zu investieren in Innovationen schon abgeschwächt wird. Das scheinen sie ja sogar, also der Wolfgang Schmidt scheint das ja sogar irgendwie ansatzweise anzuerkennen, der Ole Niemann anscheinend nicht so, ist auch egal. Aber ich glaube, es ist offensichtlich, dass es der Fall ist. Natürlich hat niemand gesagt, das muss man auch nochmal klar machen, es gibt dann keine Innovation mehr. Ja. Es wäre auch absurd, wenn wir uns den heutigen Kapitalismus angucken, ist ja schon offensichtlich, dass es da weiterhin bedeutende Erfindungen gibt, und also technologische Entwicklungen und sowas. Also es geht eher um darum, also was wird dann an Innovationen und Erfindungen da produziert und im Verhältnis zu dem, was möglich wäre. Ne? Also auf Grundlage des erreichten Standes, was könnte man, also wie könnte man das weiter vorantreiben und was passiert dann wirklich, dass da eine große Lücke klafft? Und das erklärt ja eigentlich jetzt Wolfgang Schmidt auch selber in dem Podcast, dass es die Innovation schwächt, wenn es eben monopolistische Strukturen gibt. Und da gibt es ja wirklich tausende Beispiele dafür, wie der Kapitalismus Innovationen aufhält. Also ich glaube, da muss ich jetzt gar nicht so sehr irgendwie ins Detail gehen, ne? Also dass zum Beispiel an bestimmten Medikamenten nicht geforscht wird, weil das nicht profitabel genug ist, weil nur arme Leute irgendwie da dran sterben an den Krankheiten. Das ist natürlich eine Verhinderung des technologischen Fortschritts dann, der da passiert. Oder dass sich haltbare Güter nicht lohnen, sondern man plant sogar diese Obsoleszenz ein, also dass die Waschmaschine dann irgendwie nach ein paar Jahren kaputt geht, damit man eine neue verkaufen kann. Also das sind ja alles bekannte Sachen, glaube ich. Da muss ich nicht so sehr drauf eingehen. Aber ich denke auch sowas wie, dass halt riesige Summen einfach in Marketing oder in irgendwelche kosmetischen Anpassungen beim Design gesteckt werden oder so. Oder eben in Operationen auf dem Finanzsektor und eben nicht in die Forschung und Entwicklung von Technologien, die irgendwie die Gesellschaft voranbringen würden. Das passiert natürlich, weil es nicht darum geht, die Gesellschaft voranzubringen im Kapitalismus. Ja, das darum geht es nie. Ja, aber auch die ganze Konkurrenz der Unternehmen. Also wenn wir vier verschiedene Unternehmen haben, die in Konkurrenz zueinander stehen, dann können sie ihre Kapazitäten auch einfach nicht gebündelt einsetzen, sondern nur im Sinne von, das bessere Auto zu produzieren, was irgendwie günstiger ist oder so, anstatt ein gescheites Auto zu produzieren mit der besseren Technologie. Genau. Ja, also das ist natürlich einer der großen Nachteile, die also allein von diesem Effizienzgesichtspunkt her, die der Kapitalismus gegenüber einer sozialistischen Planwirtschaft hat, dass man natürlich im Sozialismus einfach diese Kapazitäten dann bündelt und dann, also das sind ja teilweise Forschungsprozesse, die schon enorm viel Ressourcen erfordern, ne? Und im Kapitalismus läuft das dann so, da gibt es 10 Unternehmen, die machen das alle für sich. Natürlich hält das auch die Innovation auf. Wobei das jetzt nicht irgendwie spezifisch beim Monopolkapital ein Problem ist, weil das ist ja, also das ist sozusagen immer so, ne, wenn man Privateigentum hat. Das ist ja eher so, dass da ist das Monopolkapital dann sogar besser aufgestellt, weil es ja größere Einheiten hat, sozusagen. Also die Unternehmen sind dann größer und haben mehr Ressourcen. Das hatte ich ja eben auch schon gesagt, ne? Also das Monopolkapital ist schon auch die einzig mögliche Form für den heutigen Kapitalismus mit seinen heutigen Produktivkräften. Genau, also. Ja, genau. Also, ja. Ich glaube, Autos sind da echt ein gutes Beispiel. Auf der einen Seite, wie willst du eine Autofabrik produzieren, wenn es keine riesigen Monopole gibt? Ja. Und auf der anderen Seite zeigt das auch wieder diese Stagnation. Also, warum haben wir so viele unterschiedliche Autohersteller, die vielleicht auch alle unter einer Dachmarke sind, aber ja, können nicht in Infrastruktur, in Businfrastruktur auf dem Dorf oder so investieren? So natürlich, weil das nicht so profitabel ist. Und das ist ja auch eine Erscheinung. Ja, genau. Und deswegen sagt Lenin ja auch ziemlich klar, dass der Monopolkapitalismus ist auch ein historischer Fortschritt in gewisser Weise, ne, weil er den Fortschritt der Produktivkräfte erstmal diesem Fortschritt entspricht und diesen Fortschritt auch möglich macht, ne. Also wir könnten, hast du ja jetzt gerade nochmal erklärt, ne, man kann jetzt nicht die Autos in seiner Garage selber zusammenbauen oder so, da braucht man schon eine sehr große Produktionskette für sehr große, also in sehr großem Maßstab muss man die serienmäßig produzieren, damit das Sinn macht. Aber gleichzeitig dann auch der Punkt, dass die weitere Entwicklung verhindert wird, also dass die Vergesellschaftung dieser Produktion, also die Vergesellschaftung auch des Eigentums an den Produktionsstätten und den Produktionsmitteln eigentlich immer mehr auf der Hand liegt, dass das eigentlich eine sehr viel sinnvollere Wirtschaftsweise auch wäre dann, aber natürlich nicht im Interesse der Kapitalisten ist. Okay, ja genau, also das ist ein Punkt, ne, mit der Innovation, aber es ist nicht der einzige, in dem sich diese Fäulnis ausdrückt, sondern ja, also diese Stagnationstendenz heißt ja eben auch, dass weniger produktiv investiert wird, dass mehr in unproduktive Tätigkeiten, wie zum Beispiel in Werbung, also es ist, glaube ich, ein Beispiel, das sehr, sehr klar auf der Hand liegt irgendwie, dass diese ständige Beschallung mit Werbung und sowas, dass das keinerlei fortschrittliche Seite hat oder so, sondern einfach vom gesellschaftlichen Standpunkt aus natürlich Ressourcenverschwendung ist, in enormem Umfang und noch jede Menge andere negative Erscheinungen irgendwie mit sich bringt. Ja, und dann natürlich das mit dem Finanzsektor, wo ich ein bisschen schon drüber geredet habe, also wo ein Großteil der Aktivitäten nur über einen sehr vermittelten Bezug zur Produktion stattfindet. Also, dass man irgendwie Profite über Spekulation oder Arbitrage, also Arbitrage ist ja so die Ausnutzung von so Preisunterschieden auf den internationalen Märkten, dass man darüber irgendwie Profite realisiert oder über Fusionen und Übernahmen, also indem man das, was schon da ist, sozusagen übernimmt und nicht was Neues produziert. Oder über auch so Beratungstätigkeiten im Finanzsektor und so weiter. Also diese ganzen Aktivitäten, wo die großen finanzkapitalistischen Monopole einen Großteil ihrer Profite draus ziehen. Und da fließt natürlich schon viel Arbeit rein auch, ne? Viel Arbeitszeit in diese ganzen Aktivitäten. Also wenn man sich irgendwie anguckt, wie viele Leute da auch angestellt sind zum Teil in diesen Unternehmen, also in Finanzunternehmen. Und genau, also das ist natürlich auch eine rein unproduktive Tätigkeit, unproduktiv im Sinne von Marx, also es wird kein Wert produziert, aber natürlich auch unproduktiv in so einem Sinne von gesellschaftlichem Nutzen. Also das bringt die Gesellschaft natürlich nicht voran, sozusagen. Ne? Und das meine ich, wie gesagt, ne, das meine ich jetzt nicht als eine moralische Kritik oder so, sondern das ist erstmal einfach eine Feststellung, dass der Kapitalismus immer weniger auch so als nützliches Nebenprodukt immer weniger abwirft, was für uns irgendwie einen positiven Nutzen hat. Ja, und natürlich geht diese Fäulnis, zeigt sich auch in einer zunehmenden Krisenhaftigkeit. Das hängt dann natürlich auch mit dem mit dem tendenziellen Fall der Profitrate zusammen. Also ein Punkt, den ich jetzt hier nicht zu sehr ausweiten will, weil das auch ein bisschen komplexerer Punkt ist, aber das erklärt Marx ja im Kapital, warum die Profitrate mit der Entwicklung des Kapitalismus fallen muss. Also wenn man eine bestimmte Summe Kapital investiert, dann kriegt man immer weniger Profit für dieselbe Summe zurück. Ja? Also auch man muss dann immer mehr investieren, um die gleiche absolute Menge an Profit noch zu bekommen. Ja, also das heißt, Investitionen sind weniger lohnend, sie bringen weniger ein und werden dann auch tendenziell einfach nicht mehr gemacht von den Kapitalisten, weil wenn man da jetzt nur noch ein paar Prozent Profit kriegt, dann macht man das nicht, ne? Weil dann will man das Risiko nicht eingehen oder man sucht dann irgendwie, ob man nicht das Geld irgendwie durch irgendwelche Finanzspielchen oder so leichter vermehren kann. Also diese Krisentendenzen werden eben stärker auch im entwickelten monopolistischen Kapitalismus. Ja, und jetzt habe ich viel über Wirtschaft geredet, aber natürlich drückt sich das dann auch alles politisch und ideologisch aus, ja. Aber vielleicht noch ein wirtschaftlicher Punkt davor, also ja, oder vielleicht auch mehr als einer, ne? Aber also ein Punkt ist natürlich, also dass der Kapitalismus sozusagen offensichtlicher auch seine parasitäre Seite zeigt, also dass das eine parasitäre Gesellschaftsordnung ist, in dem ein winziger Teil der Gesellschaft einfach aufgrund der Tatsache, dass sie das Eigentum an fast allem haben, was es in dieser Gesellschaft gibt, einfach davon leben können. Die müssen also niemals arbeiten oder sowas. Die können ihr ganzes Leben auf irgendeiner Yacht chillen oder so. Ich meine, das ist immer schon so beim Kapitalismus, wobei man jetzt sagen kann, also in seiner frühen Phase hatte der Kapitalismus noch so eine fortschrittliche Seite, indem er die Feudalordnung dann beseitigt hat und die Produktivkräfte entwickelt hat. Das ist aber natürlich schon, spielt schon lange keine Rolle mehr, weil es schon lange keine Reste des Feudalismus mehr gibt. Aber also dadurch tritt das natürlich dann immer mehr in den Vordergrund, ja, dass es diese winzige Minderheit gibt, die auf dem Rücken der restlichen Gesellschaft lebt. Dieses Kapital, das nur noch sozusagen diese Bewegung G-Strich realisiert, ohne direkt in die Produktion auch involviert zu sein. Also man hat nur noch Geld, das man irgendwo eingesteckt hat und was unter Umständen gar keine produktive Tätigkeit irgendwie mehr finanziert, sondern ja eben nur noch dafür da ist, um eine Rendite abzuwerfen. Kapitalisten sind im Wesentlichen eben auch nur noch Kapitaleigentümer, ne? Also die sind nicht mehr, so wie sich irgendwie Adam Smith den Kapitalisten damals noch vorgestellt hat, und den gab es ja auch in der Form dann noch eher, also der Unternehmer, der da irgendwie selber dann in seiner Werkshalle steht und seine Arbeiter zum Arbeiten antreibt und so und den Betrieb organisiert. Das ist nicht die heutige Realität, ne? Sondern die heutigen Kapitalisten. Also da gibt es natürlich einerseits immer noch die Manager, die sozusagen diese Funktion des Kapitals ausüben, aber also die eigentlichen Kapitalisten also natürlich sind die Manager auch Kapitalisten, aber die primäre Form ist einfach die des Kapitaleigentümers, also des Eigentümers von Finanztiteln. Also das sind eigentlich Rentiers, kann man sagen, ne? Die beziehen so eine Finanzrente von ihren Anlagen, die sie besitzen. Und dann ist diese ständige Krise natürlich auch, drückt sich natürlich auch in zunehmenden Konflikten um die Verteilung des Profits aus. Also wenn wir eine Stagnation haben, wenn Investitionen immer unattraktiver werden für die Monopole und deswegen auch immer weniger gemacht werden, dann bedeutet es natürlich auch, dass zum Beispiel der Staat dann weniger an Steuereinnahmen hat, weil eben ja weniger investiert wird und sowas. Und da haben wir dann auch natürlich verstärkte Konflikte, also der Klassenkampf nimmt dann natürlich zwangsläufig zu, also zwangsläufig zumindest von oben, ja, weil die Kapitalisten natürlich auch versuchen dann den Anteil, den die Arbeiterklasse als Lohn kriegt, den nach unten zu drücken, damit die Profite höher werden und damit man höhere Profitraten wieder hat bei den Investitionen. Also das ist der eine Punkt natürlich, dass also der Klassenkampf zwischen Kapital und Arbeit zunimmt. Also er wird von den Kapitalisten forciert und es liegt dann an der Arbeiterklasse, darauf zu antworten. Aber natürlich auch, dass internationale Konflikte mit anderen Kapitalisten, anderen kapitalistischen Staaten sich verschärfen und sich dann auch in Kriegen entladen. Und das ist ja auch ein Punkt, über den wir gleich noch reden wollen, dass Imperialismus eben zwangsläufig auch diese Konflikte bedeutet und Krieg bedeutet. Also politisch hat Lenin ja auch gesagt, politisch bedeutet der Imperialismus deswegen Reaktion nach innen, also politischen Rückschritt nach innen, Angriffe auf die Arbeiterklasse, innenpolitisch, aber eben auch Aggression nach außen, ja, was natürlich auch Reaktion ist letzten Endes, also auch enorme Zerstörung und gesellschaftlichen Rückschritt bedeutet. Und diese Theorie, also diese Imperialismus-Theorie, die eben diese Fäulnis des, wo es also zentral um diese Fäulnis des Kapitalismus geht, ohne diese Theorie ist es natürlich auch unmöglich, diese ganze reaktionäre Entwicklung heutzutage, also die wir ja in Deutschland gerade wirklich sehr konzentriert und massiv erleben, also diese Kriegsgefahr, die so hoch ist wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr, die Militarisierung, also der Autoritarismus, dass man immer diktatorischer eigentlich, also offen, ich meine, das ist immer eine Klassendiktatur, der Kapitalismus, aber immer mehr so diese Spielräume, die mal irgendwie erkämpft wurden, abbaut. Und also jetzt, wie man das an der Palästina-Bewegung ja sehr krass sieht, ne, also dagegen vorgeht, eigentlich wie in jeder x-beliebigen dritte Weltdiktatur eigentlich. Also vielleicht noch nicht ganz, es gibt jetzt keine Todesschwadronen bisher, aber also es ist auf jeden Fall klar, ne, geht in die Richtung einer offeneren, diktatorischeren Herrschaftsform. Alles im Moment. Also wenn man diese Theorie verwirft, dann kann man das eigentlich alles gar nicht erklären. Ja. Und das alles beantwortet natürlich auch die Frage, warum die Bevölkerung unter den Monopolen besonders ächzt. Ja, das war ja die Frage, die der Niemann gestellt hat. Wieso? Oder vielleicht war es auch der Wolfgang. Also dass die Monopole irgendwie, warum sollen die jetzt eigentlich besonders schlimm sein? Also da geht es ja dann, wie gesagt, nicht darum, dass die kleinen Kapitalisten irgendwie netter sind, sondern es geht darum, dass diese Produktionsweise in ihrem monopolistischen Stadium einfach immer mehr in die Krise gerät und immer unerträglichere Widersprüche hervorbringt. Genau dieser Punkt der Fäulnis, der zeigt auch, wie eng gekoppelt die Imperialismustheorie an den Sozialismus ist. Also nur weil das gerade so in der Fäulnis ist, weil die Entwicklung nicht mehr weitergeht. Genau. Weil die Produktivkräfte sich eben nicht mehr so entwickeln könnten, wie sie sich im Sozialismus wirklich entfalten können, zeigt das auch, dass der Sozialismus auch wirklich die nächste notwendige Entwicklungsstufe der Menschheitsgeschichte ist. Das ist nicht einfach nur, weil wir uns das schön denken, dass eine Planwirtschaft irgendwie nett wäre, sondern einfach, weil die Produktion so auf so einer hohen gesellschaftlichen Basis verläuft, nur dass die Aneignung, diese private Aneignung gerade zu diesen ganzen Fäulnistendenzen führt. Ja klar, ich meine, also natürlich hat man auch in dem früheren Stadium des Kapitalismus, war das richtig, dass die Arbeiterbewegung da für den Sozialismus und Kommunismus gekämpft hat. Ne? Also Marx und Engels haben ja auch die Pariser Kommune sehr begrüßt. Aber dein Punkt ist natürlich total wichtig, also dass die weitere Entwicklung des Kapitalismus den Sozialismus immer notwendiger macht eigentlich. Also wenn man das nicht sieht, dann bleibt der Sozialismus eigentlich so wie bei den utopischen Sozialisten, die das irgendwie als ihr Ideal einer gerechten Gesellschaft oder sowas dann sich vorgestellt haben. Und einfach nur, wenn man es will, dass es anders wird, passiert es dann. Das ist natürlich ganz klar nicht das, was Marx gemeint hat. Also Marx sagt ja auch, ich schreibe das irgendwo im Kapital, also Marx sagt ja da, dass wenn der Kapitalismus nicht selber diese Tendenz in sich tragen würde, zum Sozialismus hin, also die Bedingungen für den Sozialismus zu schaffen, also er wird natürlich nicht von selber zum Sozialismus, das ist klar, aber die Bedingungen dafür zu schaffen, wenn er das nicht hätte, dann wäre das eigentlich so ein Kampf gegen Windmühlen, den könnte man sich eigentlich sparen, also weil dann hätte man da keine Chance. Und das ist ja auch der Fehler, den zum Beispiel der Gegenstandpunkt macht. Ne? Bei denen ist das ja ein reiner Willensakt, dass man einfach genug Leute irgendwie versammelt und dann macht man die Revolution. Und mit der Entwicklung des Kapitalismus hat das nichts zu tun. Also nur insofern, dass man das natürlich irgendwie schlecht findet und dann sagt, die Alternative dazu ist der Sozialismus oder die Lösung dafür. Aber das ist nur sozusagen die Hälfte der Wahrheit. Springen wir aber mal zu einem weiteren Punkt rüber, zum Staatsbegriff von Ihnen. Also der ist ja echt eng geknüpft an das Verständnis vom Gegenstandpunkt, oder es ist eigentlich so das Verständnis vom Gegenstandpunkt. Deswegen, ja, falls ihr euch wundert, warum ihr ja, warum wir ständig auch vom Gegenstandpunkt sprechen, weil es einfach die gleiche Theorie ist gerade, die in dieser Podcast-Folge vorkommt. Ja, und ich meine, Karl Held ist ja einer der Haupt, also auf den berufen sie sich ja die ganze Zeit und zitieren da aus seinem blöden Buch irgendwie. Das ist ja, also der Karl Held ist ja einer der Haupttheoretiker und Autoren des Gegenstandpunkts gewesen. Ja, also es ist jetzt keine, interpretieren wir da jetzt nicht rein, sondern es ist ziemlich klar. Und genau, aus dem Staatsverständnis wollen sie sagen, dass der Staat irgendwie ganz eigene Entscheidungen trifft, die entkoppeln den komplett aus dem Kapitalismus, sagen, dass Kriege nichts mit Monopolen zu tun haben und ja, belegen oder versuchen das noch irgendwie zu belegen mit verschiedenen Kriegsbeispielen, auf die wir gleich eingehen. Ich glaube aber erstmal ist es wichtig, dass wir was Grundsätzliches zum Staatsbegriff sagen, um auch klarzustellen, was wir dem entgegenstellen. Ja, also zuerst, was auch der Gegenstandpunkt nicht hinkriegt, ist, den Staat auch in seiner historischen Entwicklung zu sehen. Für den gibt es nur den heutigen Staat und nicht... Vielleicht, also bevor wir anfangen, jetzt über den Staatsbegriff zu reden, an dieser Stelle vielleicht ein Hinweis. Ich hab ja über dieses Thema schon zweimal in einem Podcast geredet und erklärt, warum aus meiner Sicht diese Staatstheorie des Gegenstandpunkts nicht sonderlich brauchbar ist. Einmal gab es ein Streitgespräch bei 99:1. Und ein anderes Mal habe ich allgemein zur Kritik des Gegenstandpunkts bei der Kommunistenkneipe gesprochen. Und das verlinken wir dann auch. Ja, also fassen wir mal das Wichtigste zum Staatsverständnis mal zusammen. Was der Gegenstandpunkt ja nicht versteht, der sieht den Staat eben nur in seiner jetzigen Erscheinungsform, dass es den jetzt gibt. Der sieht den nicht in seiner historischen Entwicklung und wann er entstanden ist. Wobei es ziemlich klar ist, dass der Staat da entstanden ist, als sich auch die Klassen herausgebildet haben. Das können wir bei Engels Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates nachlesen. Ja, und das Wichtigste, von dem wir dann eben ausgehen, dass er sich zu dem Zeitpunkt entwickelt hat, dass er einen Klassencharakter besitzt. Das bedeutet, dass der Staat ein Instrument der herrschenden Klasse ist, um die unterdrückte Klasse niederzuhalten, aber auf der anderen Seite auch um Widersprüche im Zaun zu halten, eben die Klassenkämpfe, die immer wieder entstehen. Und deshalb kann es auch dazu führen, und das denkt vielleicht auch der Gegenstandpunkt, dass der Staat zwischen den Klassen steht, weil er auch eben durch integrative Mittel die Arbeiterklasse auch befriedet oder die unterdrückte Klasse in anderen Gesellschaftsformationen. Liefert die notwendige Infrastruktur und Bildung. Und ja, das ist der Punkt, wo Wohlstand für alle und Gegenstandpunkt denken, der Staat ist irgendwie was Drittes, Eigenes und hat nichts mit den Interessen der herrschenden Klasse zu tun, obwohl es ganz offensichtlich ist, dass diese Mechanismen auch Strategien der herrschenden Klasse sind, um den Kapitalismus da zu behalten, wo er ist. Und ja, wahrscheinlich kommt dieses eigene dritte Verständnis auch davon, dass sie den Staat nicht als ideellen Gesamtkapitalisten begreifen, also den bürgerlichen Staat, weil sie oft sowas sagen wie, ja, der Krieg ist ja unrentabel für Kapitalisten, deswegen kann der Staat ja nicht in ihrem Interesse diese Kriege anfangen, sondern macht das irgendwie aus ihrem eigenen machtpolitischen Anspruch raus. Ja, aber im Staat wird das Gesamtinteresse der Kapitalisten formuliert. Das kann schon das steht oft im Widerspruch zu Interessen von einzelnen Kapitalisten. Wenn wir uns so das Gesamtinteresse für der Kapitalistenklasse an sich anschauen, das ist im Groben die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Produktionsweise, die Sicherstellung der Kapitalakkumulation, aber auch Unterdrückung der Arbeiterbewegung. Das sind so grobe Sachen, die der Staat sicherstellen muss. Aber natürlich formuliert er auch eine Strategie, zum Beispiel, was macht der deutsche Imperialismus, wie verhält er sich gerade zu China? Das ist, da steht ja nicht jeder Kapitalist hinter der jetzigen Strategie. Das ist ein Ergebnis eines ständigen Evaluations- und Aushandlungsprozesses im gesamten Staatsapparat. Und das ist ein ständiger Konflikt zwischen auch den einzelnen Kapitalisten und Kapitalgruppen, die konkurrierende Interessen haben, der anderen Kapitalisten, dass sie ihr Interesse gegenüber durchsetzen. Also ganz offensichtlich sehen wir das in der Autoindustrie, so gerade diese Diskussion um die Strafzölle auf die chinesischen E-Autos zeigt eigentlich ganz klar, wie der Staat die Interessen der Kapitalisten umsetzt und auch welche Widersprüche es da gibt. Also während wir uns zum Beispiel die Autobauer in Deutschland anschauen, die waren dagegen und auch Deutschland hat dann in der EU gegen diese Strafzölle gestimmt, weil die deutschen Autobauer sehr vom chinesischen Markt abhängen und eben Angst haben, dass der China dann wiederum ihre Autos sanktioniert, sehen wir, dass aber so die heimische Industrie, die China auf dem eigenen Markt als starken Konkurrenten sieht, die fordern diese Einschränkungen. Gerade diese Länder, die dann Konkurrenz auf dem eigenen Markt fürchten, die haben für diese Sanktionen gestimmt. Ja, genau. Man hat irgendwie den Eindruck, dass diese Konflikte, die es da ständig gibt, die scheinen die irgendwie gar nicht wahrzunehmen. Also jetzt weder der Gegenstandpunkt noch, also Wohlstand für alle redet ja in ihren, die reden ja in ihren Podcasts schon oft über so Diskussionen, die da auch stattfinden, aber dass es da um Kapitalinteressen geht, ich verstehe nicht so ganz, wie einem das entgehen kann. Aber gut, ja. Ja, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Also vielleicht nochmal zum Allgemeinen, im Staat organisiert sich die herrschende Klasse, da ist es auch erstmal egal, ob sie direkt personell verschmolzen ist, wie im Feudalismus damals, oder relativ getrennt existiert. Trotzdem wird die Bourgeoisie sich im Staat organisieren durch Unternehmerverbände, Lobbyinggruppen, Thinktanks, bürgerliche Parteien und so weiter. Wir haben da natürlich auch personelle Verflechtungen, so natürlich besitzen auch einzelne CDUler da irgendwelche Schweinefabriken und sowas, das gibt es auf jeden Fall. Ja, aber ja, das Wesen des gesamten Staates ergibt sich dadurch, auf welchen Produktionsverhältnissen er beruht. Da haben wir so dieses Basisüberbaumodell, was ihr vielleicht kennt, also dass wir gehen von der kapitalistischen Produktionsweise als der Basis aus. Und zum Überbau zählt dann der Staat, aber auch solche Sachen wie Ideologie und Kultur. Und das, was auch Gegenstandpunkt da unsere Position, wo sie da verdrehen, dass sie denken, dass wir das so linear sehen, dass wir denken, die Ökonomie ist so und deswegen ist der Überbau so und das ist so komplett starr. Aber natürlich passiert das in letzter Instanz natürlich so. Also wir können keinen feudalen Staat mehr haben, also keine feudalen Kleinstaaten mehr haben, wie es damals der Fall war, sondern brauchen diesen imperialistischen Staat, den wir heute haben, um auch der kapitalistischen und imperialistischen Produktionsweise entspricht. Und man kann dann jetzt, der Überbau kann da jetzt nicht drüber hinwegfegen. Aber der Überbau wirkt natürlich auch sich drauf aus. Also je nachdem, welche Gesetze wir haben, je nachdem, welche Kultur herrscht, wirkt sich das natürlich auch auf die Produktionsweise aus. Genau, und das ist ja auch eine Sache zu sagen, dass also diese Konflikte sich aus Konflikten, also aus Konflikten innerhalb der Kapitalistenklasse ergeben und dass dem Kapitalinteressen letzten Endes zugrunde liegen, ist ja nicht das Gleiche wie zu sagen, jedes kleine Ereignis irgendwie lässt sich direkt aus der Strategie irgendeines Kapitalisten ableiten. Also das ist sie verfälschen natürlich die marxistische Theorie auch total, so wie das ja eigentlich immer passiert in so bürgerlichen Kritiken am historischen Materialismus oder so, dass die dann so tun, als wäre das so gemeint, dass sich das unmittelbar direkt linear alles übersetzen würde und so. Das ist ja totaler Quatsch. Das hat ja niemand so gesagt, jemals auch. Voll. Und ein letzter Punkt noch zum Theoretischen. Also die Bourgeoisie musste sich die politische Herrschaft auch historisch erstmal revolutionär und gewaltsam sichern. Und das ist ja auch das, diese historische Entwicklung, die Gegenstandpunkt nicht sieht. Und diese Macht gibt sie heute nicht mehr aus der Hand und muss auch revolutionär gestürzt werden. Und ja, eigentlich ist das so die ganz normale Auffassung von Marx und Engels. Also es ist eigentlich wirklich unverständlich, wie sie denken, dass das bei Lenin irgendwie ein Bruch wäre zwischen Marx und Engels und Lenin. Ja, total. Ne? Also wenn man von Marx auch mal was anderes liest als das Kapital, wobei das ist natürlich immer sehr zu empfehlen, das Kapital zu lesen, aber er hat ja noch ein bisschen was anderes geschrieben, zum Beispiel diese Schriften zu Frankreich, also den 18. Primär des Louis Bonaparte oder so, oder die Klassenkämpfe in Frankreich, wo es ja mehr um die Politik geht eigentlich. Ne? Da geht es ja dann darum, was eigentlich auch der bürgerliche Staat ist. Und der wird bei Marx eben nicht irgendwie abgeleitet nur aus dem, was er im Kapital schreibt, sondern er untersucht das sehr genau, wie dieser Staat ja handelt, wie er aufgebaut ist. Nämlich, also für Marx ist das nicht so ein mystisches Ding, was, da kommen wir ja gleich noch zu, ne, was so eigene Machtansprüche hat und eigene Interessen hat. Also dieser Ansicht sind ja die beiden von Wohlstand für alle und natürlich der Gegenstandpunkt auch, von dem sie ihre Theorie haben, sondern Marx macht eine sehr konkrete Analyse darüber, welches Verhältnis die einzelnen Klassen und Klassenfraktionen auch zum Staat haben. Also er sagt zum Beispiel, es gibt da diese Parzellenbauern in Frankreich, die eben so ihre kleine Parzelle haben, die diesen Bonaparte eben stützen. Dann gibt es das Industriekapital und das, was er Finanzaristokratie nennt, als verschiedene Fraktionen innerhalb der Bourgeoisie. Und er untersucht genau, wie die jetzt gerade aufgestellt sind, um die staatliche Politik in ihrem Interesse zu prägen. Also ich meine, wenn man diese Ansicht hat, also wir werden ja noch weiter erklären, warum die falsch ist, also du hast aber ja einiges schon gesagt, dann sollte man zumindest nicht so dreist sein zu behaupten, dass das die Position von Marx war, weil das ist, glaube ich, ziemlich klar, dass es nicht so ist. Weil, also Marx hat, wie gesagt, er hat sehr genau analysiert, welche Gruppen des Kapitals zu seiner Zeit da gerade führend waren im Herrschaftsapparat. Und er sagt nicht, der Staat ist das irgendwie, der die Klassen unterwirft oder der irgendwelche eigenen Interessen auf mystische Weise entwickeln kann, sondern er sagt ganz klar, dass die Bourgeoisie mit Hilfe des Staates herrscht und durch den Staat herrscht. Ja. Und das gilt natürlich dann bezogen auf die Außenpolitik. Das ist ja der Punkt, an dem sich jetzt Wohlstand für alle so aufhängt. Mit ihrer Theorie, also Imperialismus-Theorie kann man das ja nicht nennen, also mit ihrer Nicht-Imperialismus-Theorie betreiben sie eigentlich so eine totale Mystifizierung des bürgerlichen Staates. Also sie machen aus dem so ein unverständliches, geheimnisvolles Ding, wo man eigentlich gar nicht weiß, was das ist, woher, also der hat irgendwie eigene Interessen, die der ist gar nicht klar, wo die herkommen. Die haben eigene Machtansprüche, die nichts mit der Ökonomie zu tun haben, laut ihnen. Tja, woher kommen diese, wo sollen die eigentlich herkommen, diese Interessen? Also wer hat da irgendwie ein Interesse, das nichts mit dem Interesse der herrschenden Klasse zu tun hat? Und wie kommen sie zu diesem Standpunkt? Was sie machen, ist eine totale Verfälschung und Verflachung eigentlich der Imperialismus-Theorie, um sie dann kritisieren zu können. Also diese klassische Vorgehensweise, dass man sich so einen Strohmann schafft, den man dann mit Leichtigkeit zerlegen kann, auseinandernehmen kann. Also sie stellen das ja so dar, als würde Lenin sagen, es gibt imperialistische Kriege nur, um Rohstoffquellen zu besetzen und damit dann direkt Profit zu machen. Also irgendwie ein Krieg passiert nur, wenn irgendwo jemand eine Ölquelle entdeckt hat und denkt, oh, die muss ich jetzt haben, und dann marschiere ich in einem anderen Land ein und besetze die Ölquelle. Also das ist natürlich total abwegig. Das ist natürlich überhaupt nicht so, wie das gemeint ist. Natürlich kann es auch darum gehen, dass man Ressourcen, also es ist natürlich ein Punkt dabei, ne, dass man die Kontrolle über Ressourcen kriegt, aber das ist ja, darin erschöpft sich das ja bei weitem nicht. Und Lenin sagt das auch nirgendwo. Also es gibt in der Imperialismus-Schrift überhaupt keine Stelle, wo er das irgendwie andeutet, dass es nur darum geht, dass jetzt irgendwie der Erste Weltkrieg oder irgendwelche anderen Kriege der Zeit damals nur stattgefunden haben, um Rohstoffe zu besetzen oder sowas. Ihm geht es auch gar nicht darum. Ja? Das ist überhaupt nicht sein Herangehen an das Thema, sondern was er ja macht oder worum es ihm geht, ist die ökonomische Basis des Imperialismus, also die Basis, auf der sich all diese Konflikte entwickeln, herauszuarbeiten, zu zeigen, was ist eigentlich warum passiert das eigentlich alles? Was ist die ökonomische Grundlage für diese konflikthafte Welt, in der wir leben und in der er damals gelebt hat, in der er diese Schrift geschrieben hat, also mitten in den Feuern des Ersten Weltkriegs. Und diese Grundlage, also die Konkurrenz der Monopole, der Kampf der Monopole gegeneinander um Profite, auf dieser Grundlage entstehen diese explosiven Spannungen zwischen den kapitalistischen Staaten. Und darum geht's also diese gesellschaftlichen Verhältnisse zu analysieren, die diese Konflikte hervorbringen, und jetzt nicht den einzelnen Konflikt irgendwie unmittelbar aus den Bilanzen irgendeiner Bank abzuleiten oder so. Also manchmal geht vielleicht sogar das, aber das ist eher, glaube ich, die Ausnahme, sondern in der Regel ist es natürlich sehr viel komplexer, aber die Basis, auf der das passiert, und das gucken wir uns ja gleich bei ein paar der Beispiele auch an, die anführen, die Basis dieser Entwicklungen ist eben eine ökonomische Basis, und das ist das Monopolkapital. Und auf dieser Grundlage, ja, auf dieser Basis entscheiden natürlich auch die Staaten dann manchmal gegen die unmittelbaren Profitinteressen. Also das wollte ich auch noch klar machen, ne, dass, also wir sehen das jetzt zum Beispiel, dass irgendwie dieser Gashandel mit Russland gekappt wurde, wobei jetzt, also die Sprengung von Nord Stream 2 war natürlich jetzt keine Strategie des deutschen Kapitals. Das ist sozusagen aus Sicht der deutschen Bourgeoisie ein externes Ereignis gewesen, aber trotzdem hat man ja vorher auch schon den Gashandel da eingeschränkt und macht jetzt keine Anstalten irgendwie da diese Pipeline wieder neu aufzubauen oder so. Das geht natürlich teilweise dann auch mal gegen die Profitinteressen, weil es natürlich auch darum geht, den Rivalen zu schädigen. Also wenn man in so einem Konflikt ist, ein Konflikt um Profit ist, dann kann es natürlich trotzdem sein, ein bisschen so wie die Monopole manchmal eben auch die Preise senken, um die Konkurrenz wegzufegen und danach die Preise erhöhen zu können. So kann es natürlich dann auch sein, dass man mal sagt, okay, also dass der Staat dann sagt, ja, jetzt muss man irgendwie mal vorübergehend niedrigere Profite in Kauf nehmen, weil es gerade darum geht, den großen Gegner, und das ist jetzt gerade, das ist irgendwie Russland und vor allem aber China natürlich. Ja, und früher war das dann die Entente oder die Mittelmächte, je nachdem, in welchem Land man sitzt, denen aus dem Feld zu fegen. Ja. Und natürlich, was es auch gibt, das ist eigentlich total trivial, aber man muss es anscheinend sagen. Natürlich gibt es auch Fehlkalkulationen. Also natürlich kann es auch sein, dass die Bourgeoisie einen Krieg anfängt und dann merkt, ups, das läuft nicht so gut für uns und jetzt machen wir riesige Verluste. Und dann haben sie sich verkalkuliert. Das gibt es natürlich auch. Also das ist auch logisch, dass es das gibt, weil irgendjemand verliert ja den Krieg immer. Also hat sich meistens irgendjemand verkalkuliert. Und das widerlegt natürlich nicht, dass es trotzdem Kapitalinteressen gab, die dahinter standen. Also man muss, glaube ich, den beiden aber auch mal eine Frage stellen. Also das verstehe ich gar nicht, wie sie sich das vorstellen. Wenn sie jetzt sagen, die Staaten haben da eigene Interessen und eigene Machtansprüche oder Visionen, sagen sie ja auch, und also was sie da irgendwie an Macht erreichen wollen. Woher kommt das denn eigentlich? Also sind das irgendwie einfach dann so fixe Ideen, die sich da die Regierenden gemacht haben? Also ist es dann doch so, dass Putin irgendwie die Ukraine angegriffen hat, weil er verrückt ist, so wie das hier die Presse in Westeuropa darstellt? Oder weil er größenwahnsinnig ist? Weil er irgendwie ein neues Zarenreich oder sogar die Sowjetunion wieder aufbauen will. Also das ist ja alles totaler Schwachsinn. Das ist ja die Propaganda, mit der wir hier berieselt werden. Und da hoffe ich jetzt bei so kritischen Autoren wie den beiden, dass sie das, also es scheint mir jetzt nicht so zu sein, dass sie das so sehen würden. Aber dann fragt man sich ja, warum? Also warum machen die das dann? Ne? Warum macht so ein Putin das? Warum hat so ein Bush irgendwie den Irak angegriffen? Warum hat die Bundesrepublik das Motto "Nie wieder Krieg" gebrochen, 1999 in Jugoslawien überfallen? Also gibt es da irgendwie, liegt es einfach daran, dass dann die Regierenden jetzt irgendwie Opfer ihrer eigenen Ideen sind oder sowas? Oder sind die wollen sie einfach nur ein Großreich aufbauen? Hat das nichts mit dem Kapital zu tun? Das würde mich schon interessieren, wie sie sich das vorstellen. Gut, können wir sie jetzt hier nicht fragen. Aber also als rhetorische Frage kann man das immer stellen. Ja, das ist schon fast witzig, wie Sie denken, wie Lenin sich Kriege erklärt. Und im Vergleich zu dem, was Sie dem eigentlich entgegensetzen, ist wirklich einfach nur ein bürgerlicher. Ein Staat hat Bock auf Krieg und macht das halt mal, weil der verrückt wird. Genau. Also so ist es. Also ich hoffe, wir vereinfachen jetzt nicht Ihre Theorie zu sehr. Aber Sie erklären es ja auch nicht richtig, was Sie meinen. Aber eigentlich ist das die Konsequenz, ne, dass sie das so sich vorstellen. Genau, also ja, zumindest zieht sich diese ganze Konsequenz jetzt auch in den kommenden Beispielen. Also ja, wir hören uns mal an, was sie zum Ersten Weltkrieg sagen und ja, wie stark sie das alles vereinfachen auch. Ja, also Staaten zu ignorieren als eigene Akteure mit eigenen Interessen und die Regierungen und die einfach nur zu Handlangern vom Kapital zu verklären, ist wirklich insbesondere im Ersten Weltkrieg total weltfremd. Das ist ganz verrückt. Wir haben das ja schon hin und wieder erwähnt. Das ist ja so interessant bei Eric Hobsbawm, dass der ja darüber philosophiert, wer war denn nun jetzt eigentlich beteiligt daran? Wer wollte denn diesen Ersten Weltkrieg haben? Und da zitiert er ja auch Industrielle, die sagen, wir wollen das eigentlich gar nicht, bitte macht das nicht. Also es ist nicht so, dass das deutsche Kapital jetzt darauf gedrängt hat. Ja, also allgemein kann man dazu natürlich schon sagen, dass es immer auch Teile der Bourgeoisie gibt, die irgendwas nicht wollen. Ne? Also wird man bestimmt immer jemanden finden. Da findet man ja jetzt auch Leute, die den Konflikt mit Russland nicht wollen oder so. Aber damit kann man ja überhaupt nicht belegen, dass dann der Staat nicht die Interessen des Kapitals vertritt, weil, also das haben wir ja schon gesagt, dass die Kapitalisten sich natürlich nicht immer einig sind und natürlich muss dann der Staat trotzdem irgendwas, also er muss ja trotzdem dann handeln und vertritt dann eben eine Position, die er als die, also die denn von der Regierung in dem Fall in den Staatsapparaten als die Position des Gesamtkapitals sich herauskristallisiert. Also was jetzt die jeweils, also die Regierung einschätzt, was jetzt die gesamtkapitalistischen Interessen sind. Ja, aber zum Ersten Weltkrieg, also das finde ich wirklich interessant, dass Sie dieses Beispiel da rausgreifen. Das natürlich, liegt natürlich nahe, weil Lenin im Ersten Weltkrieg und in gewisser Weise zum Ersten Weltkrieg sein Buch geschrieben hat. Da möchte ich erstmal ein sehr schönes Buch auch empfehlen, nämlich den Quellenband Europastrategien des deutschen Kapitals 1900 bis 1945 von Reinhard Opitz. Also es ist ein sehr dicker Quellenband, wo man jede Menge historische Quellen zu den Strategien des Kapitals lesen kann. Und da muss man nur mal reingucken, da wird man ziemlich schnell fündig, um zu sehen, dass das ziemlich großer Unsinn ist, den sie da erzählen über den Ersten Weltkrieg. Und das wollen wir jetzt mal machen. Also ein bisschen Geschichtsstunde. Also es gab schon um die Jahrhundertwende und dann auch in den Jahren bis 1914, bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, gab es diverse Schriften des sogenannten, also es gab einen alldeutschen Verband im Deutschen Kaiserreich und der hat eben diverse Schriften geschrieben, wo geschrieben wurde, wie man sich vorstellt, wie jetzt das Deutsche Kaiserreich vorgehen sollte, um Deutschland zu einer Großmacht zu machen oder, ich meine, es war schon eine Großmacht, aber die Macht weiter zu vermehren. Dieser alldeutsche Verband ist auch deshalb interessant, weil er unter anderem von einem Alfred Hugenberg gegründet wurde. Also wer sich ein bisschen auskennt, kennt diesen Namen wahrscheinlich. Das war einer der bedeutendsten Großkapitalisten der Zeit in Deutschland, mit sehr großen Investitionen im Bergbau, aber auch in der Rüstungsindustrie, Eigentümer des Hugenberg-Konzerns, der da in Deutschland, also sowohl im Kaiserreich als auch dann in der Weimarer Republik, eines der größten Medienkonglomerate war. Ja. Also dieser alldeutsche Verband hatte von vornherein enge Verbindungen zu Teilen des deutschen Kapitals. Es war natürlich nicht ein Verband, der beanspruchen konnte, das ganze deutsche Kapital zu vertreten. Und dieser alldeutsche Verband hat jedenfalls 1914 schon eine sehr lange Kriegszieldenkschrift verfasst, wo es eben schon darum geht, welche Ziele sollte Deutschland in diesem Krieg verfolgen. Und natürlich wird da nicht gesagt, nein, bitte auf keinen Fall Krieg machen, sondern ganz im Gegenteil. Also da ist das tritt mindestens ein Teil des Kapitals dann als Treiber dieses Krieges schon auf. Das passiert sozusagen schon ziemlich schnell, als der Krieg dann ausbricht. Ein paar Monate später gibt es dann auch im November 1914 eine gemeinsame Denkschrift von Hugo Stinnes und Hermann Schumacher. Das ist also jetzt das zweite Dokument, was man auch in diesem Buch findet, das dazu sehr interessant ist. Hugo Stinnes, auch eine interessante Persönlichkeit, kennt man vielleicht auch, wenn man sich mit der Weimarer Republik auskennt oder beschäftigt hat. Hugo Stinnes war einer der bedeutendsten Vertreter der Ruhrindustrie, also der Schwerindustrie im Ruhrgebiet. Der beherrschte ein riesiges Unternehmenskonglomerat, zu dem Bergwerke gehörten, aber auch Elektroindustrie, Mineralölförderung, Stahlverhüttung, Reedereien, also Schifffahrt, Rüstungsunternehmen und Banken. Also wenn man sozusagen eine Person finden wollte, die jetzt zur Zeit des Ersten Weltkriegs und in der Weimarer Republik so ein bisschen das Gesicht des deutschen Monopolkapitals darstellt, dann wär Stinnes auf jeden Fall ein sehr guter Kandidat gewesen. Der hat dann auch in der Weimarer Republik diesen Stinnes-Legin-Pakt mit den Gewerkschaften ausgehandelt. Also er hat sozusagen für das Kapital oft auch stellvertretend gesprochen, so für das Kapital insgesamt, für die Monopole in Deutschland. Und da möchte ich jetzt ein paar Sachen zitieren aus dieser Denkschrift. Also, Stinnes schreibt: Es ist für uns ein dringendes Lebensbedürfnis, den Krieg nicht früher zu beendigen, als bis ein Frieden geschlossen werden kann, der uns für lange Zeit eine ruhige Entwicklung gewährleistet. Wir müssen durchhalten bis zur vollen Niederringung unserer Gegner. Also der hat nicht nur nicht gesagt, macht mal bitte schnell wieder Frieden, sondern hat gesagt, also bitte den Krieg nicht zu früh beenden. Erst wenn Frankreich, England und Russland in Schutt und Asche sind und wir sie besiegt haben, erst dann bitte den Krieg beenden, also wenn wir ihnen den Frieden diktieren können. Ja, und dann fährt er fort, oder sie fahren fort, das sind ja zwei Autoren, sie fahren fort mit den Kriegszielen, ja, und dann sagen sie, die Seehäfen in Holland und Nordfrankreich, die müssen auf Dauer unter deutscher Kontrolle sein. Und da sagen sie, das muss der wichtigste Siegespreis unseres blutigen Ringens sein. Also das wichtigste Ziel dieses Krieges war, diese Seehäfen zu erreichen, nicht zu erreichen, sondern zu erobern. Ja, kann man sich fragen, warum? Also klar, Rotterdam und so, das sind schöne Städte. Wollten die einfach dann Urlaub machen und gefiel es ihnen da so sehr? Nein, natürlich nicht. Ne? Also wir wissen auch bis heute, dass das, dass sie zu den wichtigsten Umschlagplätzen für den Handel gehören. Das ist ja bis heute so in Europa. Und die wollte man natürlich dann erobern. Deshalb, um auch als wirtschaftlich dominierende Macht in Europa sich zu etablieren. Dann geht's weiter. Was man auch unbedingt erreichen will, ist die Übernahme der Gibraltar-Meerenge auf der marokkanischen Seite. Also man hat sich schon gedacht, die englische Seite kriegen wir vielleicht nicht, aber dann die andere Seite. Ist vielleicht auch klar, ne, dass so eine Meerenge eine wirtschaftliche Relevanz hat, aber auch natürlich eine militärstrategische Relevanz hat. Man wollte französisch Somaliland übernehmen, also am Horn von Afrika, um den Verkehr im Roten Meer zu kontrollieren, also ähnlicher Fall. Also ist ja auch heute wieder ein neuralgischer Punkt, ne, wo jetzt China seine Basis in Djibouti, seine Militärbasis in Djibouti gebaut hat. Ist natürlich auch kein Zufall, dass es gerade an der Stelle ist, weil es auch da natürlich um die Kontrolle des Seehandels geht. Und genau deshalb stört es natürlich die USA auch ganz besonders. Genauso übrigens wie die Konflikte mit der Ansarollah im Jemen. Ne? Dass die da an dieser Meerenge sitzen, ist natürlich sehr ungünstig für den Westen und dass sie da irgendwie die Schiffe mit Raketen beschießen können. Aber zurück zum Ersten Weltkrieg. Genau, es soll unbedingt Zollvergünstigungen für das deutsche Kapital geben in Russland und Frankreich gegenüber England. Also man wusste schon, England kriegt man wahrscheinlich nicht so leicht klein in diesem Krieg. Also auch einfach, weil es, wenn man da übers Meer muss. Aber dann will man zumindest England aus Russland und Frankreich aus diesen Märkten rausdrängen. Und natürlich will man auch Kriegsentschädigungen haben. Und dann im Osten auch große Gebietsannexionen, darf man nicht vergessen. Also große Gebiete von Russland, also ganz Polen und das gesamte Baltikum sollte dann zu Deutschland gehören und so weiter. Also vielleicht kann man das auch mal vergleichen. Ne? Also das wichtigste Kriegsziel, sagen sie ganz klar, sind die wirtschaftlich zentralen Häfen in den Niederlanden und Frankreich. Also wenn es jetzt nur um so ein Großmachtgefühl gehen würde, dass man irgendwie die Karte in den Farben des Deutschen Reiches unbedingt anmalen will, dann wären vielleicht die Annexionen im Osten das Wichtigere gewesen. Aber offensichtlich geht es da nicht so sehr drum. Also die will man zwar auch haben, aber also als Agrargebiet und so ist auch nicht unwichtig. Aber das wichtigste Kriegsziel, sagen die ganz klar, sind die Häfen. So, und dann kommt in der Priorität auch erstmal die Kontrolle über das Rote Meer und Gibraltar, also oder Teilkontrolle, wie man dann da erreichen will. Und diese Annexionen in Osteuropa sind demgegenüber nachgelagert. Ne? Also das ist eine sehr interessante Schrift, kann man in diesem Buch nachlesen, Seite 276-77. Würde ich bei jedem empfehlen. Okay, also ich glaube, das sagt schon einiges, diese Schrift. Es geht aber noch weiter. Also natürlich hat das deutsche Kapital da nicht sein letztes Wort gesprochen. Der Krieg ging ja auch noch eine Weile. Am 15. März 1915 gab es jetzt einen, also bisher kann man ja immer noch sagen, das war jetzt sozusagen, es waren Einzelpersonen des deutschen Kapitals, auch wenn Hugo Stinnes und Hugenberg jetzt alles andere als irgendwie so marginale Figuren da waren, könnte man jetzt immer noch sagen, ja, aber das, vielleicht war das irgendwie eine Minderheitsmeinung. Das ist allerdings wirklich, kann man das nicht behaupten. Jetzt 1915 gab es die sogenannte Kriegszieleingabe. Da hat haben eine Reihe von Wirtschaftsverbänden des Kaiserreiches, und zwar der Bund der Landwirte, der Deutsche Bauernbund, der Zentralverband Deutscher Industrieller, der Bund der Industriellen und der Reichsdeutsche Mittelstandsverband. Ja, also das sind schon Verbände, die also ein sehr breites Spektrum der deutschen Bourgeoisie und auch der des Grundbesitzes, also der Großgrundbesitzer, die es damals ja noch als bedeutende Kraft gab, vertreten haben. Diese Kriegszieleingabe an den Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg, eingegeben, also diese Kriegszieleingabe gemacht. auch hier nochmal ein Zitat. Belgien muss wegen der notwendigen Sicherung unserer Seegeltung, wegen unserer militärischen und wirtschaftlichen Zukunftsstellung gegenüber England und wegen des engen Zusammenhanges des wirtschaftlich so bedeutenden belgischen Gebietes mit unserem Hauptindustriegebiet militärisch und zollpolitisch sowie hinsichtlich des Münz-, Bank- und Postwesens der deutschen Reichsgesetzgebung unterstellt werden. Ja, also hier wird eigentlich gesagt, Belgien muss aus wirtschaftlichen Gründen annektiert werden. Das wird sozusagen, also eine Art, muss so eine Art deutsche Kolonie werden oder deutsches besetztes Gebiet. Dann geht's weiter. Was Frankreich betrifft, so muss aus dem gleichen Gesichtspunkt unserer Stellung zu England der Besitz des an Belgien grenzenden Küstengebietes bis etwa zur Somme und damit der Ausweg zum Atlantischen Ozean als eine Lebensfrage für unsere künftige Seegeltung betrachtet werden. Das hierbei mitzuerwerbende Hinterland muss so bemessen werden, dass wirtschaftlich und strategisch die volle Ausnutzung der gewonnenen Kanalhäfen gesichert ist. Also hier nochmal eigentlich der gleiche Punkt, den auch schon Stinnes vorher gemacht hat. Also diese Seehäfen will man unbedingt unter Kontrolle kriegen und eben auch ein ganzes Küstengebiet dazu, das dazu gehört. Also kann man, ist natürlich klar, ne? Also die Infrastruktur im Hinterland und so, die macht natürlich auch Sinn, wenn man die kontrolliert, damit man dann den Transport zu diesen Häfen im Griff hat und so weiter. Und dann, für den Osten muss zunächst die eine Erwägung maßgebend sein, dass der im Westen zu erwartende große industrielle Machtzuwachs ein Gegengewicht durch ein gleichwertiges, im Osten zu erwerbendes Landwirtschaftsgebiet finden muss. Okay, also wir sehen, das ist im Wesentlichen eigentlich das Gleiche, wie schon einige Monate vorher in dieser Denkschrift stand, aber dieses Mal ist das eine gemeinsame Schrift der Spitzen der gesamten Bourgeoisie eigentlich. Und da kann man jetzt wirklich nicht mehr sagen, das waren so ein paar exzentrische Vertreter, die jetzt irgendwie ihre nationalistische Gesinnung da ausgelebt haben, sondern das ist, da kann man schon sagen, das sind, da hat die Bourgeoisie selbst gesprochen sozusagen und ihre Interessen kundgetan. Und das ist jetzt natürlich nur das, was öffentlich zu lesen ist. Man kann natürlich davon ausgehen, dass es gab eine sehr enge Verflechtung zwischen dem Staatsapparat und dem Kapital, auch damals, so wie das heute natürlich auch ist. Und natürlich werden die sich auch vorher schon mit den Regierungen da genau abgesprochen haben. Also man kann da schon verallgemeinern, ne, dass staatliche Strategien und Kapitalinteressen sich einfach nicht trennen lassen, weil es eben zum Wesen des Staates gehört, dass er die Interessen des Kapitals vertritt. Das, was du ja gesagt hattest, der ist ideeller Gesamtkapitalist, bedeutet ja nichts anderes. Und die Stärkung der Macht des Staates geht mit der Stärkung des Kapitals einher und umgekehrt. Ja, deswegen haben auch die Kapitalverbände ein Interesse daran, dass das Kaiserreich eine Großmacht ist. Und das liegt nicht daran, dass die irgendwelche verrückten Nationalisten sind, sondern sie sind diese Nationalisten, weil es auch ihrem Interesse entspricht. Also es ist ja kein Zufall, dass da irgendwie wenig sozialistische Gesinnung in den Kreisen des Kapitals auch damals schon vorzufinden war. Genau. Das bestimmende Moment dabei ist die Kapitalakkumulation. Ja, natürlich hat die Ideologie eine Rolle, aber die Kapitalakkumulation ist das, was letzten Endes immer die notwendige Grundlage ist, weil ohne das funktioniert das ja auch nicht. Ohne das kann auch der Staat seine Aktivitäten überhaupt nicht finanzieren. Also wenn das ganze System in der Krise ist, dann hat der Staat auch keine Steuereinnahmen. So, ne? Ja, und auch weiter bei den USA wundern sie sich, dass es da auch keine Kapitalinteressen gegeben hätte, dass sie da in den Krieg gezogen sind. Ich meine, man wüsste wirklich gern, mit welchen Kapitalinteressen sich Lenin den deutschen Blankoscheck für Österreich-Ungarn oder den Kriegseintritt der USA im Jahr 1917 erklärte. Ja gut, also das mit dem Blankoscheck ist eigentlich so ein Beispiel dafür, was ich eben meinte, ne, dass die jetzt so tun, als wollte Lenin so jedes Detail der Diplomatie direkt aus irgendeiner Unternehmensbilanz ableiten. Ne? Also das ist so ein bisschen die Theorie ins Absurde verdrehen, um sie dann kritisieren zu können. Das ist natürlich absurd. Also natürlich kann man erklären, warum Deutschland diesen Krieg führen wollte und warum das Kapital Interesse daran hatte. Und ja, dieser Blankoscheck ist ein Ausdruck davon, ne? Dass man an der Seite seines Verbündeten dann in diesen bereit ist, in diesen Krieg zu gehen. Aber es ist wirklich sehr absurd, wie sie das verdrehen. Der Kriegseintritt der USA, den finde ich jetzt einen sehr interessanten Fall, weil wenn sie wirklich gerne wüssten, wie man den Kriegseintritt der USA mit Kapitalinteressen erklären kann, dann könnten sie sich ja auch einfach mal mit der Geschichte, vor allem der Wirtschaftsgeschichte dieses Krieges, ernsthaft beschäftigen, wo ich sagen muss, den Eindruck habe ich nicht, dass sie das getan haben. Man könnte zum Beispiel mal den Begriff interalliierte Kriegsschulden googeln. Da gibt es auch einen Wikipedia-Artikel zu. Aber das haben die beiden anscheinend nicht gemacht. Deswegen machen wir es jetzt mal für Sie und erklären euch, mit welchen Kapitalinteressen man den Kriegseintritt der USA in den Ersten Weltkrieg erklären kann. Also mal Ihre Frage zu beantworten. Also erstens ist das schon mal zu sagen, dass die Banken aus den USA gewaltige Kredite von vielen Milliarden Euro, Dollar natürlich, an die Staaten der Entente vergeben hatten. Also die Entente, das waren ja Frankreich, England und Russland vor allem und noch natürlich einige kleinere Länder, die gegen die Mittelmächte, also Deutschland und Österreich, Ungarn und das Osmanische Reich und Bulgarien, den Krieg geführt haben. Hätte jetzt die Entente den Krieg verloren, dann wäre es natürlich sehr fraglich gewesen, ob man diese Kredite jemals wieder sieht. Die wären dann wahrscheinlich, hätte man wahrscheinlich nicht wieder gesehen, weil dann hätten die Entente-Staaten natürlich enorme Reparationen an Deutschland zahlen müssen und so weiter. Also hatten die USA natürlich ein sehr direktes Interesse daran, also die Banken der USA, dass die Entente diesen Krieg gewinnt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, da haben wir ein bisschen schon drüber geredet, dass die deutschen Kriegsziele ziemlich explizit darin bestanden, Kontinentaleuropa eigentlich zu einem deutsch beherrschten Wirtschaftsraum zu machen, England da auszuschließen, aber natürlich auch die USA als dann wahrscheinlich wichtigsten verbleibenden Rivalen des deutschen Imperialismus. Also das wäre für das US-Kapital natürlich ein Super-GAU gewesen, wenn man in Frankreich, in Belgien, in Holland, Italien wahrscheinlich auch, also auf dem ganzen Kontinent in Europa nur noch sehr schwierig hätte Geschäfte machen können. Und dann wäre natürlich abgesehen davon auch Deutschland und das deutsche Kapital auf der anderen Seite des Meeres, hätte man sich da einen übermächtigen Rivalen, der wäre dann herangewachsen. Und das ist natürlich absolut inakzeptabel, dass aus Sicht des US-Kapitals gewesen, dass Deutschland diesen Krieg gewinnt. Umgekehrt ging es aber den USA natürlich auch darum, das ist ja so, wenn man Imperialismus auf beiden Seiten hat, dass sie gerne selbst die führende Industrie-, Handels- und Finanzmacht geworden wären und deshalb den Krieg als ein sehr wichtiges Mittel oder einen sehr wichtigen Stepping Stone, also eine sehr wichtige Stufe, Sprungbrett dahin gesehen haben, um das zu erreichen. Und das waren nicht nur ihre Motive, sondern man sieht ja auch, dass das sehr gut funktioniert hat. Also dadurch, dass die Entente den Krieg gewonnen hat und die USA dann am Ende eben Teil davon waren, ab 1917, das hat den Zugang des US-Kapitals auf den europäischen Kontinent enorm erleichtert. Und also deswegen ist das eigentlich Konsens meines Wissens, dass man sagt, der Erste Weltkrieg war sozusagen der erste große Schritt der USA zur Supermacht im Westen zu werden und der Zweite Weltkrieg war dann der zweite große Schritt. Also dass diese beiden Weltkriege ziemlich viel damit zu tun haben, dass das US-Kapital eben beherrschend geworden ist, das finde ich dann doch sehr seltsam, das zu leugnen, wenn man sich so also man muss ja jetzt wirklich kein Experte für Wirtschaftsgeschichte sein, um das zu sehen. Es gibt noch einen dritten Punkt, den ich sagen würde, der auch eine Relevanz hat. Und zwar hat ja das Deutsche Kaiserreich 1915 den uneingeschränkten U-Boot-Krieg erklärt, was einfach bedeutete, dass deutsche U-Boote alle Schiffe, die britische oder französische Häfen angesteuert haben, angreifen durften und sollten. Also die haben dann also auch neutrale Handelsschiffe tatsächlich torpediert. Es gab ja auch diesen einen bekannten Fall, ich glaube Lusitania hieß dieses Schiff, das dann versenkt wurde, was sicherlich eher ein Vorwand war, dann für die USA in den Krieg einzutreten. Aber grundsätzlich hatte dieser U-Boot-Krieg natürlich auch eine bestimmte Relevanz, weil er auch wirtschaftliche Konsequenzen für die USA hat. Wenn also amerikanische Handelsschiffe versenkt werden und amerikanische Güter zerstört werden, kann man sich schon vorstellen, dass die Kapitalisten in den USA das auch nicht so toll finden und ihre Handelswege und Investitionen in Europa natürlich auch schützen wollen und auch müssen aus Sicht der kapitalistischen Konkurrenz. Ja, also da gibt es wir haben jetzt drei sehr, sehr gewichtige Gründe, glaube ich, weshalb die USA eigentlich, weshalb es gar keine Option mehr war, aus Sicht so einer kapitalistischen Logik. Also wenn man in der kapitalistischen Konkurrenz, also in der wirtschaftlichen Konkurrenz des Monopolkapitals Erfolg haben wollte, dann war das eigentlich klar, dass jede Regierung in den USA diese Entscheidung treffen würde. Und das ist schon, also ich finde die Ignoranz an der Stelle, die diese beiden, also die Niemann und Schmidt da haben, an den Tag legen, schon besonders frappierend, ne? Weil, also das ist schon, glaube ich, unter Leuten, die sich einigermaßen mit Geschichte auskennen, relativ allgemein bekannt, dass die USA da erstens sehr starke wirtschaftliche Motive hatten, in den Krieg einzutreten, und zweitens ihr Sieg im Ersten Weltkrieg auch eben der erste große Sprung zur Supermacht war. Also wenn wir jetzt sagen, die beiden Weltkriege waren eigentlich der Grund, weshalb die USA dann auch wirtschaftlich zur beherrschenden Macht geworden sind. Ja, so viel dazu, dass sich Kriege ökonomisch nicht lohnen. Das ist also schon ein ziemlicher Griff ins Klo gewesen, dass sie jetzt ausgerechnet dieses Beispiel gewählt haben, wenn man belegen will, dass Kapitalinteressen da irgendwie ganz zweitrangig sind bei der Kriegsentscheidung. Und natürlich erklärt es auch die deutschen Kriegsinteressen nochmal besser, um darauf nochmal zurückzukommen. Weil wenn man sich ansieht, wie die USA in den beiden Weltkriegen zur Supermacht aufgestiegen sind, dann erscheinen die Ideen der deutschen Kapitalisten, eine Weltmachtstellung durch den Krieg zu erreichen, auch gar nicht mehr so wahnsinnig, sondern wenn man in Deutschland den Krieg gewonnen hätte, hätte es damit vielleicht geklappt. Haben sie halt nicht, also sie haben ihn halt verloren. Das war halt das Pech des deutschen Kapitals dann. Ja, das war schon ein total absurdes Beispiel, aber ich muss sagen, alle weiteren Beispiele sind eigentlich genauso absurd und verdreht. Schauen wir uns mal die Ukraine weiter an. Und man kann die Frage ja auch in Bezug auf Russland stellen. Also ja. Ich meine, als man gesagt hat, es gibt Sanktionen gegen Russland, hat man ja tatsächlich in Kauf genommen, die eigene Volkswirtschaft schon natürlich für gewisse Wachstumsverluste einzutreten. Also das ist Sagt ja ruhig deutlich zu schwächen. Also das ja, also ist man schon, hat die eigene Wirtschaft stark gewesen, sehr, sehr deutlich geschwächt. Man hat ihr also letztlich auch die Kosten des Krieges mit auferlegt. Da kann man ja nicht einfach sagen, ja, der Krieg in der Ukraine wird vom Westen aus deshalb unterstützt, weil man da irgendwie auf Gewinne hofft, ja, sondern da wurde der eigenen Industrie, wurden tatsächlich große Wachstumschancen letztlich genommen und jetzt gerade sieht es ja auch im internationalen Vergleich sehr schlecht aus für Deutschland, also es scheint jetzt auch längerfristige Auswirkungen durchaus zu haben, dass man so gehandelt hat, wo man sieht, wir wollen jetzt gar nicht sagen, es ist richtig oder falsch, sondern einfach nur, da ist das Primat der Politik anscheinend wichtiger als einfach nur das Ökonomische. Und klar, es gibt jetzt dann so Leninisten heutzutage, die würden dann sagen, ja, aber vielleicht gibt es ja zukünftige Gewinne. Ja, also was weiß ich, die Gewinne daraus, dass Deutschland sich jetzt privatisierte Betriebe in der Ukraine kauft nach Friedensschluss, die werden so groß sein, dann wird das alles wieder wettgemacht. Das ist dann der vulgäre Ehrenrettungsversuch quasi, dass man sich dadurch noch irgendwie aus der Bredouille zieht, obwohl man wirklich sagen muss, dieser vulgäre Antiimperialismus sollte niemanden überzeugen. Viele Kriege werden nicht primär aus ökonomischen Gründen geführt. Ja, also hier würde ich sagen, machen Sie den typischen Fehler, den so bürgerliche Kritiker des Marxismus bei diesem Thema immer machen, nämlich Sie gehen da vom Ergebnis aus und dann, also wie viel Profit kam jetzt dabei raus oder eben auch nicht. Und dann rechnen sie zurück, ökonomisch wäre es sinnvoller gewesen, wenn man anders entschieden hätte. Das funktioniert natürlich aber so nicht, weil es auch relativ offensichtlich ist, dass die russische Führung jetzt nicht mit einem jahrelangen Großkrieg gerechnet hat, sondern mit einer sehr begrenzten Operation für vielleicht 1 oder 2 Wochen oder so. Deswegen hat man ja am Anfang auch versucht, diesen Sturm auf Kiew zu machen, ohne dass man da irgendwie seine Panzerkolonnen vernünftig abgesichert hat durch Infanterie und so. Massenhaft hat man irgendwelche Elite-Fallschirmjäger geopfert in sinnlosen, also im Nachhinein dann sinnlosen Operationen. Da gab es ja sogar eine Landung irgendwie in Odessa oder so. Also man hat offensichtlich mit einem ganz anderen Verlauf dieses Krieges gerechnet. Dann ist natürlich das Problem, wenn man sich da einmal verkalkuliert, kommt man auch nicht mehr so leicht da raus. Man kann dann ja nicht einfach sagen, oh ja, Mist, jetzt wird der Krieg doch teurer als gedacht und dann gehen wir wieder raus. So einfach geht das natürlich dann nicht und dann muss man diesen Krieg natürlich weiterführen. Und so ist es natürlich auch oft gewesen. Das ist sozusagen der eine Punkt, also dass sie diese Möglichkeit von Fehlkalkulationen einfach vergessen oder außen vor lassen. Und der andere Punkt ist, dass sie die wirtschaftlichen Interessen, um die es ganz offensichtlich in der Ukraine auch geht, einfach leugnen. Die will ich mal kurz benennen, einfach ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Also das Donbass ist die wirtschaftlich bedeutendste Region in der Ukraine, sowohl was Industrie als auch was Bodenschätze angeht. Die Ostukraine ist ein landwirtschaftlich sehr wichtiges Gebiet. Und natürlich geht es auch insbesondere, übrigens ähnlich schon wie bei den Kriegszielen eben im Ersten Weltkrieg, um den Zugang zum Schwarzen Meer und um die um Sevastopol, um den Hafen da, der eine wirtschaftliche und militärische Bedeutung hat. Ja, natürlich geht es um diese Fragen. Natürlich geht es bei dem Krieg auch insgesamt darum, dass vor 2014, vor dem Putsch, den der Westen ja unterstützt hat, eine Regierung in der Ukraine war, die bereit war, eine engere wirtschaftliche, handelspolitische Zusammenarbeit mit Russland und der Eurasischen Union einzugehen und diese Regierung eben gewaltsam durch einen Putsch gestürzt wurde mit westlicher Unterstützung und die neue Regierung dann sehr schnell dieses Abkommen mit Russland gekündigt hat und ganz klar gesagt hat, wir binden uns jetzt an die EU an und also militärisch oder politisch auch an die NATO. Also da ging es natürlich von vornherein auch um den Absatzmarkt in der Ukraine. Und dass sich natürlich dann ein Konflikt aber dahin entwickeln kann, dass er so eskaliert, dass am Ende man sehr viele Ressourcen da reinstecken muss und dann auch bereit ist, die da reinzustecken, weil es auch darum geht, den Rivalen irgendwie jetzt eine Grenze zu setzen. Das ist natürlich klar. Aber das heißt ja nicht, dass da nicht Kapitalinteressen dem zugrunde liegen. Das finde ich irgendwie wieder sehr absurd, wie sie das versuchen zu leugnen. Also was ich auch komisch finde, so die sagen ja, dass es auch Gebietsansprüche gibt und so, aber die entkoppeln das total von Kapitalinteressen, wo ich überhaupt nicht verstehe, wie man das auch nur irgendwie entkoppeln kann. Also natürlich sind das langfristige Kapitalinteressen dahinter, wenn ich die Kontrolle über das Schwarze Meer habe, über Hafen, wo wichtige Handelsrouten sind. Das ist mir völlig unklar. Genau, das ist total absurd, ne? Also als würde jetzt irgendjemand in so einer Wüste oder leere Mondlandschaft unbedingt annektieren wollen, wo es nichts gibt, einfach um mehr Land zu haben oder so. Also natürlich ist Gebiet deshalb ein Faktor überhaupt oder etwas, was interessant ist für Regierungen, weil das Gebiet natürlich eine wirtschaftliche Bedeutung hat, also weil man damit natürlich Profite machen kann. Klar. Ja, kommen wir vielleicht zum nächsten Beispiel, was auch wieder völlig absurd ist, zum Irakkrieg. Ja, das können wir ja auch auf aktuellere Kriege beziehen. Sicherlich kann man sagen, dass es auch ein Interesse gab, Öl auszubeuten und dass deshalb so etwas wie der Irakkrieg auch stattgefunden hat, aber nicht, das war nicht der Anlass, ja, also das ist zu einfach gedacht, weil dafür war der Krieg viel zu teuer. Ja, das ist ja kein gutes Investment, ja, wenn man es so denkt. Also wenn man rein von der Kosten-Nutzen-Rechnung draufblicken würde, würde man ja gleich davon Abstand nehmen. Ja, also da weiß ich nicht, ob Ihre Kosten-Nutzen-Rechnung da so stimmt, weil ich glaube, die Kontrolle über einige der größten Öllagerstätten der Welt für die damals größte Ökonomie der Welt. Also mittlerweile ist ja die Frage, wie man es misst, ob es überhaupt noch die größte ist, die USA. Aber also damals ziemlich klar. Da haben wir ja ziemlich offen darüber geredet, dass da die Kontrolle des Öls natürlich ein zentraler Baustein einer Strategie ist, die den Abstieg der USA auch verhindern soll oder mindestens verlangsamen soll. Und vielleicht können wir ein paar Zitate an dieser Stelle mal vorlesen, die von Vertretern der herrschenden Klasse und ihres Personals in den USA da geäußert wurden. Also zum Beispiel sagt John Abizade, der damals Leiter des US Central Command und Leiter der Militäroperation im Irak ist, of course it's about oil. We can't really deny that. Also natürlich geht es um Öl, das können wir nicht wirklich leugnen, sagt er. Dann der ehemalige Vorsitzende der Federal Reserve, also der Zentralbank der USA, Alan Greenspan. I am saddened that it is politically inconvenient to acknowledge what everyone knows. The Iraq War is largely about oil. Also auf Deutsch, ich bin traurig oder es ist vielleicht irgendwie bedauerlich oder so, dass es politisch unpassend ist, anzuerkennen, was eigentlich jeder weiß, nämlich dass der Irakkrieg zum großen Teil um Öl geführt wird. Und noch ein drittes Zitat, nämlich des Senators und später Verteidigungsministers Chuck Hagel. People say we are not fighting for oil. Of course we are. Also, die Leute sagen, wir kämpfen nicht um Öl. Und natürlich kämpfen wir um Öl. Also, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich sind diese Zitate den beiden nicht so bekannt gewesen. Man könnte auch noch eine ganze Menge weitere finden. Man könnte auch Strategiepapiere finden, wo natürlich das Öl eine wichtige Rolle spielt. Und ich weiß nicht, also die beiden haben ja einen Wirtschaftspodcast. Also denen sollte eigentlich bekannt sein, welche Bedeutung Öl und der Ölpreis und die Kontrolle über Öl für die Weltwirtschaft hat und für die Kontrolle, also die Machtposition, die ein Staat in dieser Weltwirtschaft einnehmen kann. Ja, also das ist ja sogar so, dass eben kleinere Länder, die ansonsten jetzt weltpolitisch nicht so viel Gewicht haben, wie jetzt die Golfmonarchien oder bis zu einem gewissen Grad ja sogar jetzt Venezuela oder so, durch ihre Ölreserven ein größeres Gewicht auch für ihre Bourgeoisie herausschlagen können am Verhandlungstisch. Also wenn man das, so wie die das machen, macht man natürlich jede Analyse, die irgendwie sowas wie Klassenverhältnisse berücksichtigt und Macht einer herrschenden Klasse macht man natürlich unmöglich. Und wenn das irgendwie noch Marxismus sein soll, was es meines Erachtens ja wie gesagt nicht ist, dann hat es natürlich aber keine Erklärungskraft mehr, weil man dann irgendwelche abstrakten Akteure behauptet, die mit der ökonomischen, dem, was an der ökonomischen Basis der Gesellschaft passiert, gar nichts mehr zu tun haben, groß. Und die sollen diesen primären Einfluss ausüben, also irgendwelche Regierungen, die jetzt alle Entscheidungen einfach so im luftleeren Raum treffen. Eine sehr seltsame Vorstellung. Ja, und auf der anderen Seite versuchen sie auch, die Position von Kommunisten lächerlich zu machen, dass Kommunisten versucht haben, im Vietnamkrieg Ölreserven zu finden, um die es scheinbar gehen sollte, um dann doch irgendwie so primäre, direkte ökonomische Interessen zu finden, was ja auch einfach keinen Sinn ergibt, so als ob wir nicht sehen können, dass es im Vietnamkrieg um die Bekämpfung der Kommunisten ging. Das ist ja auch eine ganz normale Funktion von Kapitalisten, die Revolution zu bekämpfen. Sonst würde ja auch eine Blockade von Kuba gar keinen Sinn machen. Also die ist wahrscheinlich nicht so viel wert, dass die da jetzt so viel Energie und die jahrzehntelang aufrechterhalten. Ja, also das ist wirklich besonders absurd. Also man muss natürlich sagen, wenn es jetzt wirklich Leute gab, das scheint ja irgendwie so eine Anekdote da zu sein, dass dann irgendjemand da meinte, Vietnam, da ging es auch um Öl. Also natürlich ist das total absurd zu behaupten, dass es im Vietnamkrieg um Öl ging. Natürlich ging es da um das, was du gesagt hast, um die Bekämpfung des Kommunismus. Aber was ja noch absurder ist als diese Öltheorie, ist zu behaupten, dass die Bekämpfung des Kommunismus nichts mit den Interessen des Kapitals zu tun hätte. Also wie man auf so eine Idee kommen kann, dass ja, also das ist mir dann wirklich unerklärlich. Ja, natürlich. Also wenn man eine sozialistische Revolution in einem Land hat, entreißt man dem Kapital ein ganzes Land aus seiner Einflusssphäre, da wo er irgendwie Handel betreiben könnte und so weiter. So klar gibt es auch Handel, aber... Ja, das liegt dann in der Natur der Sache, dass das Kapital da nicht so dran interessiert ist. Das stimmt. Ja, letzter Krieg, Thema Griechenland-Türkei. Mhm. Ja, und also ich meine, es gibt ja so viele Territorialkonflikte, die sich nicht ökonomisch einfach so erklären lassen. Also wenn permanent die Türkei und Griechenland beispielsweise über bestimmte Territorien streiten, da geht es doch nicht einfach nur um Wirtschaft, sondern da geht es darum, dass diese beiden Länder sagen, uns steht aufgrund bestimmter historischer, volkstheoretischer, was auch immer Gründe, stehen uns diese Territorien und die Leute, die da wohnen, zu. So, also um sowas geht es da. Ja, interessant. Also jetzt rede ich natürlich jetzt gerne drüber, wenn es um Griechenland geht. Also erstmal, also Lenin ist natürlich ja Marxist. Also deswegen sagt er natürlich nicht, dass es da nur um Wirtschaft geht, weil er als Marxist versteht, dass Politik und Wirtschaft, also Politik und Ökonomie eine Einheit bilden und natürlich sehr eng miteinander zusammenhängen. Und deswegen ist ein internationaler Konflikt in dem Sinne natürlich wird nie nur um Wirtschaft geführt, was auch immer das heißen soll. Also das gibt es auch nicht. Also es gibt nicht nur Wirtschaft, das hängt immer mit Politik zusammen. Aber die Erklärung von Niemann und Schmidt für diesen griechisch-türkischen Konflikt ist natürlich jetzt wieder der reinste Idealismus. Weil was sagen sie? Die sagen, also da gibt es jetzt zwei Staaten und die wollen irgendwie diese Territorien haben. Warum wollen sie die haben? Ja, da gibt es eben bestimmte volkstheoretische und was auch immer Gründe. Also was auch immer Gründe wäre vielleicht interessant, ja, wenn sie da ein bisschen genauer geworden wären. Aber ja, also dass ein Staat jetzt zig Milliarden Euro für Rüstung ausgibt und auch dann, wenn die, wenn man in der tiefen Krise ist, was ja in Griechenland der Fall war, wo man also über ein Viertel seines Bruttoinlandsprodukts einbüßt und gigantische Staatsverschuldung hat, gibt man trotzdem noch weiterhin unvermindert Geld für Rüstung aus und ist bereit, Krieg zu führen. Und was ist der Grund dafür? Ja, diese volkstheoretischen, was auch immer Gründe sollen dafür ausreichend sein. Also das ist erstmal eine sehr komische Vorstellung. Dann ist mir auch nicht klar, welche volkstheoretischen Gründe das bei der Türkei genau sein sollen, dass sie jetzt die griechischen Inseln haben wollen. Also selbst wenn man jetzt sagt, irgendwie Erdogan ist so ein völkischer Nationalist, der gar nicht rational da irgendwie von Kapitalinteressen ausgeht, dann ist das ja total absurd, weil diese Inseln waren nie von Türken besiedelt. Also na klar, die haben irgendwann mal zum Osmanischen Reich gehört, aber volkstheoretische Gründe, also auch für seinen völkischen Nationalisten, macht es keinen Sinn zu sagen, das ist irgendwie türkischer Siedlungsraum, weil das waren immer griechisch besiedelte Inseln. Es gab auf manchen davon irgendwie kleine türkische Minderheiten mal, aber das war es auch so. Ne? Also da fragt man sich schon, ob einer von den beiden hier von Wohlstand für alle sich jetzt auch mal nur oberflächlich mit diesem Konflikt beschäftigt hat. Weil warum waren denn Griechenland und die Türkei zuletzt noch im Sommer 2020 wieder ganz kurz vor einem Krieg? Also der unmittelbare Auslöser dafür war doch, dass die Türkei begonnen hat, Ölvorkommen innerhalb der griechischen ausschließlichen Wirtschaftszone, also man hat ja immer um den Festlandsockel und um Inseln und so, so ein Gebiet, ein Meergebiet, was also einen bestimmten Radius hat, und in diesem Radius hat sozusagen nur das Land dieses Landstück gehört, das Recht, da Ressourcen auszubeuten. Und in dieser ausschließlichen Wirtschaftszone von Griechenland hat jetzt die Türkei angefangen, Ölvorkommen zu erkunden. Ja, also Ölvorkommen, ne? Also da geht es mal wieder um Öl. Damit will ich nicht sagen, dass es immer nur um Öl geht. Das haben wir eben schon noch ein paar andere Beispiele gehört. Aber es geht, ja, da geht es um Kapitalinteressen und nicht um irgendwelche volkstheoretischen Fantastereien, was auch immer das sein soll. Ja, also es geht um umfangreiche Ressourcenvorkommen im Ägäisbecken. Einerseits, es geht um die Ägäis als strategisch wichtiges Gebiet, also sowohl Griechenland als auch die Türkei sind strategisch relativ wichtige Länder, für die Strategien der NATO und der USA, wegen ihrer geografischen Lage im östlichen Mittelmeer. Es geht um die Ägäis als wichtiges, also Aufmarschgebiet kann man vielleicht nicht sagen im Meer, aber als strategisch wichtiges Manövriergebiet für die türkische Kriegsflotte. Die griechische natürlich auch, aber die kontrolliert, hat ja da jetzt sozusagen den Vorteil in dem Fall. Und der treibende Faktor hinter dem Konflikt sind also jetzt nicht irgendwelche seltsamen Ideen der Regierungen, sondern natürlich die kapitalistische Wirtschaftsgrundlage, die diese beiden Länder nun mal haben. Ja, also es gilt natürlich für die griechische Seite jetzt genauso, weil ich jetzt mehr über die Türkei geredet habe, weil die ja sozusagen mehr als der Aggressor auftritt in diesem Konflikt. Aber die griechische Seite, die griechische Bourgeoisie, treibt diesen Konflikt natürlich auch voran. Und übrigens schreibt auch die bürgerliche Presse ziemlich offen darüber, um welche Kapitalinteressen es da geht. Also die sind da gewissermaßen marxistischer in ihren Analysen als Wohlstand für alle. Ja, was können wir jetzt da insgesamt als Fazit mal festhalten? Also warum sind wir jetzt so tief in diese ganzen Beispiele gegangen? Und natürlich, um auch mal empirisch zu zeigen, dass das wirklich absoluter Unsinn ist, was sie da sich zusammen konstruieren. Und was sie ja an Lenin kritisieren, ist, dass er eigenartigerweise die politische Seite des Imperialismus da ausblenden würde. Aber das ist natürlich überhaupt nicht eigenartig, wenn man bestimmte Erkenntnisse einfach mal als gesetzt voraussetzt. Also natürlich hat jeder Autor seinen Ausgangspunkt, von dem er eben dann ausgeht und den man dann nicht jedes Mal neu auswalzen muss. Das ist ganz normal, wenn man ein wissenschaftliches Buch schreibt, dass man dann klar macht, von welchen Positionen man ausgeht. Und bei Lenin ist es natürlich der Marxismus. Das dürfte niemanden überraschen. Ja, das hätten Schmidt und Niemann auch natürlich wissen können und wissen sie wahrscheinlich irgendwie auch. Aber er will eben an dieser Stelle auch kein Buch über Staatstheorie schreiben. Ne? Das hat er ein paar Monate später nämlich gemacht mit Staat und Revolution. auch ein sehr lesenswertes Buch. Und wenn man sich Lenins Staatsbegriff ansieht, dann den er eben nicht in der Imperialismus-Theorie, in der Imperialismus-Schrift ausbreitet, dann weiß man natürlich, dass er einen marxistischen Staatsbegriff voraussetzt. Und dass jetzt 100 Jahre später irgendwie der Gegenstandpunkt auftaucht, der da ganz andere Vorstellungen hat, das ist jetzt nicht die Schuld von Lenin. Also das kann man ihm wirklich nicht zur Last legen. Ja, und diese Theorie, die jetzt Niemann und Schmidt und der Gegenstandpunkt und vielleicht noch andere vertreten, die jetzt also den Lenin irgendwie ablösen soll und also jetzt endlich mal richtig analysieren soll, was Imperialismus ist, ist also eine Theorie, die das Kapital komplett aus der Gleichung rauslöscht. Die Kapitalisten kommen darin nur noch als ein Akteur von mehreren vor. Die werden im Grunde genauso wie die Arbeiterklasse und alle anderen in der Gesellschaft denselben Gesetzen unterworfen. Und sie sind auch nicht mehr die herrschende Klasse. Das ist auch ganz zentral. Also es gibt eigentlich keinen Begriff davon, dass es herrschende und eine herrschende Klasse gibt. Also herrschen ist irgendwie zwar der Staat, aber wer ist das eigentlich? Also sind das dann die Leute, die zufällig gerade da an der Spitze des Staates sind, die eigentlich herrschen? Oder irgendwie die Institution als solche? Das ist irgendwie ganz unklar, wie das funktionieren soll. Und sie gehen ja noch weiter, sie sagen ja sogar, dass die Kapitalinteressen tendenziell sogar Gegenkriege sind. Also jetzt, die eiern dann ja schon ein bisschen rum, die sagen, es gibt schon Fälle, wo es vielleicht auch Interessen am Krieg gibt von Kapitalseite, aber tendenziell, also beim Ersten Weltkrieg sollen die ja eigentlich, angeblich waren die alle dagegen, haben wir natürlich gesehen, dass das total falsch ist. Aber das ist eigentlich diese liberale Theorie vom kapitalistischen Frieden, ne? Also das ist ja eine recht verbreitete Theorie in den internationalen Beziehungen, in diesem Zweig der Politikwissenschaft. Da gibt es den demokratischen Frieden und den kapitalistischen Frieden bei den Liberalen. Also die eine Theorie sagt, die bürgerlichen Demokratien führen keine Kriege gegeneinander, was auch Blödsinn ist, aber das ist jetzt nur nebenbei, das will ich jetzt nicht ausbreiten. Und die andere Theorie ist, also die erste Theorie sagt, bürgerliche Demokratie sichert Frieden. Die zweite Theorie sagt, Kapitalismus sichert auch den Frieden. Weil der Krieg so teuer ist, dass es sich gar nicht mehr lohnt und dann gehen die ganzen Handelsbeziehungen zu Bruch und das wollen die Kapitalisten natürlich nicht. Ja, also ich glaube, die ganze Geschichte des Kapitalismus widerlegt diese absurde Theorie. Also natürlich stimmt es, dass Handelsbeziehungen im Krieg beschädigt werden, aber offensichtlich entscheiden sich die Kapitalisten doch immer wieder für den Krieg, weil eben der Kapitalismus kein harmonisches Miteinander der Kapitalisten ist, sondern ein Hauen und Stechen zwischen den Kapitalisten um den Profit. Ja, also es ist ein Konkurrenzverhältnis. Und das ist bei den Liberalen tatsächlich dann genauso wie bei den Gegenstandpunktleuten, dass das Kapital also eigentlich unschuldig am Krieg ist. Also vielleicht ist es noch Mitläufer oder sowas. Also es macht dann mit, wenn einmal Krieg ist, dann springen die auf den nationalistischen Zug auf oder sowas. Aber sie sind nicht der eigentliche Schuldige, ja, sondern ja. Der eigentliche Schuldige ist nämlich beim Gegenstandpunkt ja der Staat, was natürlich jetzt stimmt, aber bei denen ist es ganz anders gemeint, ne? Nämlich nicht als Staat des Kapitals, sondern als so eine eigenständige Wesenheit, unabhängig vom Kapital. Und eigentlich sind die Kapitalisten gar nicht so schlimm. Die können ja eigentlich, die wollen den Krieg ja gar nicht. Vielleicht könnte man sich sogar mit ihnen verbünden, das sagen sie natürlich nicht, aber könnte man sich ja dann überlegen, wenn die eigentlich gegen den Krieg sind, warum soll man nicht mit dem Kapital zusammen auf die Friedensdemonstration gehen? Ja, und warum sie denken, dass der Staat das macht, was er macht, sagt Niemann nochmal. Natürlich sind Staaten, die Krieg führen, auch an ökonomischem Erfolg interessiert. Gerade von der heimischen Kapitalverwertung hängt die eigene politische Macht ja auch ein gutes Stück ab. Aber wenn sich beispielsweise heutzutage die USA für so ziemlich alle Konflikte weltweit verantwortlich sehen und auch gerne einmal einmischen, dann folgt das nicht einfach einer rein ökonomischen Logik, sondern einer einfach eigenen Interpretation dessen, wie die Welt geordnet sein sollte, wo man sich als Hegemonialmacht sieht. Dazu gehört unter anderem auch Marktwirtschaft und Kapitalismus, aber es ist eben auch mehr als das. Ja, hier sagen Sie jetzt endlich mal ein bisschen was dazu, was eigentlich Ihrer Meinung nach bürgerliche Staaten bewegt. Okay, wir haben eben schon die Volkstheorie gehört, die volkstheoretischen Gründe. Jetzt werden wir ein bisschen etwas, was vielleicht ein bisschen substanzieller klingt zumindest, nämlich die Staaten wollen die Welt ordnen. Warum wollen sie das eigentlich? Warum wollen die Welt ordnen? Sind das lauter Leute mit Ordnungsfimmel in den Regierungen, dass die irgendwie bestimmte Ordnungen als Selbstzweck verfolgen? Also das wird, ich ziehe es gerade ein bisschen ins Lächerliche, weil es auch wirklich, immer vollkommen absurd wird, wenn man diese schlau klingenden Phrasen der Gegenstandpunkttheorie mal ein bisschen aufdröselt und hinterfragt, was da eigentlich gesagt wird, nämlich eigentlich gar nichts fast. Also der Versuch, jetzt hier die Ökonomie als das Bestimmende aus der Politik zu eliminieren, das führt dann nämlich immer dazu, dass Politik am Ende gar nicht mehr erklärbar ist. Also man hat dann am Ende immer, steht man vor dem großen Rätsel, warum eigentlich die ganzen bürgerlichen Politiker so handeln, wie sie handeln. Und der Grund dafür ist dann eigentlich immer nur ihre Meinung und ja, ihre Meinung, die ist halt eben so, wie sie ist. Also könnte die Konsequenz dann eigentlich auch sein, dass man sagt, wir müssen jetzt den Politikern mal erklären, warum sie da falsche Vorstellungen haben und eigentlich sollten sie vielleicht mal sich einen anderen Staatszweck überlegen, der mehr Sinn macht, der vielleicht weniger Zerstörung bedeutet und irgendwie menschenfreundlicher ist oder so. Es ist zumindest überhaupt nicht klar, warum das jetzt nötig sein sollte, den Kapitalismus zu stürzen, um den Kriegen ein Ende zu machen. Mir wird das überhaupt nicht klar, wieso das jetzt sich noch daraus ergeben soll. Und dann muss man natürlich sagen, jetzt hätten Niemann und Schmidt, wenn wir mal zum Ersten Weltkrieg zurückgehen, da hat ja die Arbeiterklasse in einer ganzen Reihe von Ländern die Konsequenz gezogen, wir kämpfen für das Ende des Krieges, indem wir den Kapitalismus stürzen oder wir nutzen diese Krise, die der Krieg hervorgebracht hat, um eine Revolution zu machen. In Russland, aber auch in Finnland, in Ungarn, in Italien und natürlich auch nicht zuletzt in Deutschland. Da müssen sich jetzt Niemann und Schmidt eigentlich dann hinstellen, wenn sie ehrlich sind und den Arbeitern erklären, dass der Kapitalismus ja gar nichts grundsätzlich mit dem Krieg zu tun hatte und da sie da jetzt eigentlich einen ökonomistischen Reduktionismus begehen, indem sie den Krieg auf Kapitalinteressen zurückführen. Dabei ist die Bourgeoisie ja ganz unschuldig daran gewesen. Und wenn sie denken, ein Kampf für das Ende des Krieges bedeutet auch ein Kampf für die Revolution, dann, ja, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Müssen sich dann auf die Barrikade stellen und denen das erklären. Also ich bin jetzt ein bisschen polemisch. Das glaube ich jetzt nicht, dass sie das wollen würden. Ne? Aber es ist irgendwie eigentlich die logische Konsequenz aus ihrer ganz verkorksten Erklärung. Also wenn wir jetzt über Krieg reden, dann können wir nach ihrer Theorie eigentlich den Zusammenhang mit dem Kapitalismus gar nicht mehr wirklich aufzeigen. Die würden da zwar sicher auch sagen, es hat irgendwie noch was mit dem Kapitalismus zu tun, weil ja die Staaten auch um irgendwelche Reichtumsquellen konkurrieren. Aber gleichzeitig sagen sie ja relativ explizit, dass das nicht das Primäre ist, sondern stattdessen geht es darum, dass Staaten irgendwelche geostrategischen Visionen haben, dass sie Ansprüche gegeneinander stellen, die wollen irgendwie Land haben, warum auch immer. Und dann sind diese Visionen irgendwie inkompatibel und man führt dann Kriege deswegen. Aber woher diese ganzen Machtansprüche und Visionen und Strategien und sowas kommen und wessen Macht das eigentlich sein soll, um die es da geht, das sagen sie ja gar nichts zu. Das heißt, wir haben das hier wirklich mit einer ganz klassischen bürgerlichen Theorie zu tun, die nur die Oberfläche untersucht und dann halt feststellt, dass es Konflikte gibt. Ja, okay, herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. Aber dass die was mit Bewegungsgesetzen des Kapitalismus zu tun haben, also zu dieser Erkenntnis kommt man gar nicht. Genau, du bist ja schon gerade ein bisschen auf die politischen Konsequenzen drauf eingegangen. Also ja, wir pochen darauf, dass das hier keine abstrakte Diskussion ist, dass wir hier Lenin verteidigen, sondern ihre falsche Theorie einfach ganz praktische Konsequenzen hat. Also mit deren Erklärungen von Niemann und Schmidt, da ist der Kapitalismus ja erstmal aus der Schusslinie gezogen, wie du gerade gesagt hast, weil ja einfach die Staaten großen wahnsinnig werden, Kriege anzetteln. Und ja, so können wir uns die Welt ja am Ende nicht erklären. Und am Ende ist ja irgendwie alles eine Frage der Ideologie, wie Wohlstand für alle das oft betont. Also am Ende eigentlich auch ein ganz normaler Idealismus, der mit dem Marxismus nichts zu tun hat. Also ich frage mich eigentlich auch, wo die dann noch die Verbindung zu Marx bei sich sehen. Ja, weil wo kommen diese Machtansprüche her? So natürlich kommen diese Machtansprüche aus den Gesetzen des Kapitalismus, aus der Konkurrenz, die entsteht, aus dem Drang nach Kapitalakkumulationen, aus der Jagd nach Profiten. Das ist so erstmal die generelle Grundlage, auf der wir uns bewegen und woraus dann Machtansprüche entstehen und nicht in irgendeinem Vakuum, wo ja die Staaten irgendwas machen. Ja, genau. Also stimme ich natürlich völlig zu. Also ich kann das nicht genug betonen, ne, dass man sich mit der Theorie des Marxismus beschäftigen sollte mal und nicht mit ihren Interpreten und Verfälschern, sage ich jetzt mal. Da kann man, glaube ich, einiges mehr lernen. Vielleicht noch eine Seitenbemerkung an dieser Stelle, weil ich das jetzt irgendwie interessant fand. Ich habe mich ein bisschen mit dem Gegenstandpunkt beschäftigt und kritisiert, weil der ja eben in Deutschland leider doch relativ einflussreich ist in so großen Teilen der Linken. Und jetzt fand ich das schon auffällig, dass jetzt zwei Autoren, die ich jetzt eigentlich eher so eben als so linke Sozialdemokraten einschätzen würde, nachdem ich mir einige ihrer Podcasts angehört habe. Also sie machen ja viele Podcasts über wirtschaftliche Themen, wo es dann immer um Umverteilung geht, die man eigentlich machen sollte und so, was jetzt aus gesamtwirtschaftlicher Sicht eben das Vernünftige wäre. Und dann wird halt, also man macht eigentlich konstruktive Vorschläge für den Kapitalismus. Und also warum jetzt zwei solche Autoren so ein Buch vom Gegenstandpunkt oder von einem der zentralen Gegenstandpunktautoren mit wirklich der Essenz der Theorie des Gegenstandpunkts, das ist ja immer diese Staatstheorie, warum die das so feiern und dann ihre gesamte eigene Analyse darauf aufbauen, fand ich auffällig, weil das ja vermeintlich gar nicht zusammenpasst. Also der Gegenstandpunkt hat ja eigentlich politisch eine ganz gegenteilige Position. Die würden deren Podcast ja total zerpflücken, weil da eigentlich immer zumindest in der Konsequenz dann der Regierung irgendwelche konstruktiven Vorschläge gemacht werden. Also es wird zwar nicht unbedingt so formuliert, aber es geht ja dann schon immer darum, dass es irgendwie jetzt sinnvoller wäre, mal in die Infrastruktur zu investieren, als die fanatischen marktliberalen Vorstellungen von so einem Christian Lindner zu verfolgen oder so. Da wäre auch die Kritik des Gegenstandpunkts sicherlich berechtigt, glaube ich, politisch, aber natürlich ist der Punkt, dass der Gegenstandpunkt dem dann gar keine Praxis entgegensetzt, also nicht nur keine reformistische, sondern auch keine revolutionäre. Aber genau, dann habe ich mich gefragt, wieso passt das irgendwie trotzdem zusammen? Und ich denke, wo diese beiden Richtungen dann trotzdem zusammenfinden, ist ja, dass man am Ende dann doch so eine Vorstellung eines neutralen Staates hat. Und das sagt ja der Gegenstandpunkt ganz klar, dass der Staat eben nicht der Staat der herrschenden Klasse sei. Und natürlich passt das jetzt so zwei Sozialdemokraten auch ganz gut, ne? Weil es auch die Möglichkeit eröffnet zu sagen, die Regierenden, die machen eben eine schlechte Politik, aber das liegt gar nicht an deren Klasseninteressen oder der Klasse, der sie dienen und zu der sie gehören. Sondern das liegt an ihrer Ideologie, das liegt an so wirtschaftspolitischen Dogmen, also wie gesagt, ne, der Lindner mit seinem quasi religiösen Glauben an die Schuldenbremse und die schwarze Null und so weiter. Und deswegen braucht man auch gar keine Revolution der Arbeiterklasse, sondern man kann dann eher so an die Vernunft appellieren und die muss man dann einfach durchsetzen, diese Vernunft. Also die denken jetzt wahrscheinlich nicht, dass man den Lindner überzeugen kann, aber da muss man irgendwie dann eine andere Regierung haben, die ja irgendwie vernünftiger handelt. Weil ja eben diese Wirtschaftspolitik, und das Gleiche gilt ja auch für die Kriegspolitik aus ihrer Sicht, gar keinen Sinn macht angeblich. Und am Ende allen schadet, also auch dem Kapital schadet. Also warum kann man dann braucht man das Kapital gar nicht abschaffen, sondern man muss eigentlich nur eine Regierung haben, die es vernünftig schafft, da die Interessen unter einen Hut zu bringen. Die eigentlichen Interessen des Kapitals, die ja eigentlich dem Frieden dienen und nicht dem Krieg. Ist natürlich alles vollkommen absurd, ne? Aber das zeigt halt, wie so eine falsche Theorie, wo die hinführt und wie dann tatsächlich so eine eigentlich eher so ultralinke Position, die eigentlich also jede Art von Forderung oder jede Art von Praxis ablehnt, wie das beim Gegenstandpunkt ist, sich dann am Ende doch mit so einer systemtragenden Position treffen kann. Fand ich zumindest auch eine interessante Erkenntnis, ne? Ja, also das Ziel, den Kapitalismus zu überwinden, kommt so bei beiden auf jeden Fall praktisch nicht mehr vor. Vielleicht noch in Worten. Ja. Genau, praktisch, ne? Theoretisch, ja, genau. Theoretisch ja teilweise schon, aber ja, während nicht. Bei Linien ist ja Imperialismus, wie ich auch vorhin gesagt habe, ganz eng an den Sozialismus geknüpft, weil es zum einen eine Vorbedingung des Sozialismus ist, wie gerade die Produktionsverhältnisse sind, wie die Produktion gemacht wird gerade und auf der anderen Seite, wie auch die Produktionsverhältnisse gerade zur Fessel der Produktivkräfte geworden sind. Aber ein anderer wichtiger Punkt ist auch, wie Imperialismus mit dem Aufbau der Partei zusammenhängt, mit der kommunistischen Partei. Das beschreibt ja Lenin in seinem Buch mit dem Opportunismus und wo da die materielle Basis ist. Und ja, zu seiner Zeit gab es viele Parteien, die sich spalteten oder opportunistischen Verrat in der Arbeiterklasse beginnen, indem sie zum Beispiel Kompromisse mit bürgerlichen Regierungen zugestimmt haben. Und ja, auf der anderen Seite stehen wir einem unglaublich großen und starken Feind gegenüber. Der hat einen ganzen eigenen Staat gegen uns, um da vorzugehen. Da müssen wir ganz anders organisiert sein als so bürgerliche Parteien, die auch historisch im Kapitalismus der freien Konkurrenz noch entstanden sind. Und ja, allein von der Organisationsweise solche Kämpfe gar nicht führen können gegen diesen Feind. Und ja, deshalb kommt man ja auch mit Lenin, mit der Imperialismustheorie, kommt er ja auch zur Erkenntnis, dass wir eine Partei brauchen, die es mit dem Imperialismus aufnehmen kann, auf der einen Seite, um sie bewusst ist, um gegen Opportunismus vorzugehen, die den überhaupt erkennen kann, und auf der anderen Seite eine Partei, die organisiert und diszipliniert genug ist, um solche Kämpfe überhaupt führen zu können. Genau, also auch so diese ganze Theorie der Partei, die ergibt sich aus den materiellen Bedingungen, in denen wir heute leben und zu denen Lenin auch gelebt hat. Ja, total, ja. Ja, und ich hoffe, euch wurde hier der Zusammenhang klar zwischen der Theorie Lenins und warum sie so eng geknüpft ist an Sozialismus, an Parteitheorie, wie auch das Staatsverständnis da zusammenhängt und uns auch den Weg zur Revolution aufzeigt. Und ja, ich hoffe, wir konnten auch heute zeigen, wie Wohlstand für alle und auch der Gegenstandpunkt uns hingegen eine Theorie geben, die uns vom revolutionären Weg abbringt. Genau, das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt dabei, dass wir also diese lange Diskussion jetzt darüber nicht aus einem akademischen Interesse machen, ne? Also nicht, weil natürlich kann man das auch einfach kritisieren, weil es falsch ist, und dass es falsch ist, haben wir, glaube ich, gezeigt. Aber naja, es ist nicht nur falsch, sondern weil es falsch ist, führt es uns natürlich total politisch auch total in die Sackgasse.